Prescott. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist der 1.1.2017. Ich bin meinen Mitpodcastern ein wenig zu laut. Das lässt sich allerdings ändern. Hier ist der Jens und es ist auch dabei der Wastel. Hallo, servus. Und der Kai. Servus. Und der Joe ist leider wieder kurzfristig erkrankt. Da die Seuche. Der hat gesagt, seit Oktober durchgehend irgendjemand in der Familie immer krank. Ja. Ja, mei. Shit happens, ja. Maul- und Clown-Seuche. Ja, 2016 war einfach ein Scheißjahr. Ja, dann sollte es ja jetzt halt für ihn besser werden. Es strahlt vielleicht einfach noch aus. Wir machen heute einen Jahresrückblick. Das ist ja schon fast Tradition. Naja. Wir haben es einmal gemacht, oder? Nee, wir haben letztes Jahr einen gemacht und wir haben Haben wir letztes Jahr keinen gemacht? Nein, wir haben nur erst einmal einen gemacht. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Hä? Wir haben für 2015 haben wir aufgenommen am 25.01.2016, das war kein Jahresrückblick mehr. Ich bin ja mal unsere Stammtisch-Episoden des vergangenen Jahres 2016 durchgegangen und habe mal so angeschaut, was wir so thematisch besprochen haben und wann wir aufgenommen haben und wie viele Episoden wir eigentlich überhaupt gemacht haben. Ich glaube, hast du ein bisschen Statistik da? Nee, so exakt nicht, aber das kann natürlich jeder sich mal anschauen unter der stammtisch.de/archiv. Okay. Oder hessisch Archiv. Archenoa. Genau. genau, dann kann man sich das ein bisschen anschauen. Okay. Genau, das Motto heute lautet Jahresrückblick. Jeder darf sich ein Thema aussuchen, was 2016 explodiert ist. Nein, ein bunt gemischter Reigen. Genau, es ist tatsächlich ein bunt gemischter Reigen, ja. Und wir haben... Ich sehe gerade, unsere Webseite funktioniert nicht richtig auf dem... Würste da. Auf dem iPad, ja. Was? Archiv kann man nicht anwählen, ja. Okay, gut zu wissen. Egal. Dann gib's direkt ein. /Archiv. Ja, kriegen wir hin. Und wir haben Würste dabei. Salamis, oder? Ja, die sind noch vom letzten Jahr. Schenkelklopfer. Jo. Ja, die sind jetzt 4 Wochen in meinem Keller gehängt zum Reifen. Okay. Und das ist übrigens ein Analogon zu unserer ersten Aufnahme in 2016. Die hieß nämlich Brotzeit-Edition, das war unsere 25. Folge. Ach, die war das, okay, ja. Genau, und da haben wir Hörergeschenke gehabt. Was war das? Bier? Bier und auch Senf und Wurst und Schinken. Und Schinken. Sehr gut war das. Sehr ja. gut. Also Wastel? Prost. Das ist jetzt eine Tradition. Ja, vielleicht solltet ihr das hinterher erst machen, nachdem ihr sie probiert habt. Vielleicht nur ganz kurz, was trinken wir gerade? Das ist eigentlich nicht unser Episodenbier, die Episodenbiere kommen gleich noch. Der Jens und ich wir trinken. Sind so hart, man am 1.1. gleich wieder einsteigen mit Bier. Ja, hilft ja nichts. Der Jens und ich trinken ein Giesinger Bräu Märzen und der Wastel trinkt ein Giesinger Bräu Dunkles. Genau. Ja. Und um das jetzt mal klar zu machen, ja, wir müssen ja hier schon irgendwie so Interests offenlegen, Kai. Gell? Ja. Du bist Aktionär dieser Brauerei. Ja, das stimmt, ja. Tja, also. Aber wissen die von unserem Podcast? Also ich meine, man könnte ja so ein Joint Venture da. Ja, müssten wir eigentlich mal machen, ja. Ja, aber das besprechen wir mit off the record. Off the record. Wie oft haben wir schon darüber gesprochen, dass wir mal in einem Biergarten oder in einer Kneipe aufnehmen ja, wollen. Ja, ja, genau. Also von daher müssten wir mal wieder anpeilen, ja. Aber vielleicht nur da ganz kurz, ich weiß gar nicht, haben wir da im Podcast drüber gesprochen, dass jetzt der Giesinger Bräu, das habe ich ja jetzt mitgefundet, einen Stehausschrank macht. Haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, oder? Habt ihr. Ich war jetzt nur kürzlich da. Die hatten, das war durch einen Zufall, Katharina und ich waren da, nachmittags wollten da eigentlich oder am frühen Abend wollten was essen gehen. Und es war aber kurz vor Weihnachten, es war die Hölle los, da ging die Welt unter. Mhm. Und da war aber gerade, stand da, und das habe ich irgendwie, ich hatte es zwar irgendwie auf Facebook ein paar Tage vorgelesen, war Baustellenbesichtigung vom aktuellen Stand. Dann haben sie Baustellenparty gemacht, hatten sie eine Band da, die so ein bisschen Musik gespielt hat und haben ein bisschen Bier ausgeschenkt und so. Ich glaube, das wird ganz schön und das soll ja bis März soll es abgeschlossen sein. Okay. Also finde ich cool, ja, weil es ist ja dann wirklich wieder mal sowas, wo einfach Live-Musik gespielt wird, Bier ausgeschenkt wird. Also ich denke, da werden wir dann auch mal hingehen, Wastel. Ich glaube auch. Hilft ja nichts, ja. Ja. Kennt irgendwer von euch den, um da also nicht Gegenwerbung zu machen, aber diesen Stehausschank vom Augustiner am Dom? Klar. Ja. Der ist Wahnsinn. Legendär. Das ist so geil. Wo du hinten in diesem Treppenhaus da stehst, ja. Bei mehr als vier Leute drin sind, muss einer rausgehen, der wieder da rein kann. Ja, aber irgendwie, das, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie, ich habe das schon ein paar Mal probiert, wollten wir da ein Bier trinken? Da sind wir immer wieder, war dann immer so viel los, wir sind immer rausgeflogen. Also, nee, hier gibt's nichts mehr und lalala. Hey? Ja. Hatte ich noch nie. Mal so, wenn du irgendwo zwischen Marienplatz und Irish Pub da so eine Zwischenhalbe nimmst oder so, das ging eigentlich bis jetzt immer. Nee, ich habe dir schon zwei, dreimal wollten wir das schon machen, das hat nie funktioniert. Okay. Das war total scheiße. Das vielleicht versuchst du das nächste Mal nicht, an die Hauswand zu pinkeln vorher? Ganz ohne Scheiß, wir waren da stocknüchtern. Das, weil der, wir wollten einfach. Hast du den Grund? Moment. Ihr seid doch noch nicht da. Also, wenn du da stocknüchtern hingehst, die meinen immer, du bist vom Gewerbeaufsichtsamt. Deswegen schmeißen die dich ja, da raus. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. So sieht das wahrscheinlich aus, ja. Ja. Ich habe mal in der Fastenzeit keinen Alkohol getrunken. Und war. Wie lange ist diese Fastenzeit nochmal, die christliche? Sechs Wochen. Ja, 40 Tage effektiv gesehen. Mhm. Okay. Zwischen Aschermittwoch und Ostern. Und auf alle Fälle, wir waren während dieser Zeit in Dresden auf einem Hans Söllner Konzert. Und wenn du dann auf einem Söllner Konzert an der Bar dir einen O-Saft holst, ja, da schauen dich die Leute erstmal an, wie wenn du so ein Zivi-Bulle wirst. Ja. Was? Was wollen? Zivi-Bullen. Hast du echt das Gefühl, dass so links und rechts um dich rum, dass die Gespräche so leiser werden? Psst, Bulle. Gibt's doch gar nicht. Gut. Wollen wir gleich loslegen? Kai, hast du dir überhaupt ein Thema überlegt? Ich bin noch am Philosophieren. Also wir können gerne mit was anderem starten. Ja? Dann fang doch mal der Wassel an, oder? Ich fand das Thema vom Wassel, was er vorgeschlagen hat, aber sehr gut. Ja, finde ich auch. Ich wollte das nämlich eigentlich auch nehmen, aber eigentlich bin ich ja überhaupt gar nicht die Fachkraft dafür. Ja. Du hingegen schon. Also ich bin eigentlich, ich bin deswegen drauf gestoßen, weil er jetzt George Michael gerade noch seinen Last Christmas gehabt hat und einen letzten Careless Whisper abgegeben hat. Und da habe ich mir eigentlich nochmal so kurz überlegt, es ist dem Gefühl nach, 2016 haben halt echt viele Leute den Löffel abgegeben. Und dann habe ich, das ist kurz darauf, also ich glaube einen Tag darauf ging es dann los, dass dann auch in den Medien das dauernd thematisiert wurde, wer halt 2016 alles gestorben ist. Und ohne da jetzt den großen Bogen zu machen, war jetzt mein Gedanke, sich da zumindest vom Interesse her auf Musiker irgendwo zu beschränken oder auf Künstler vielleicht zu beschränken. Und da hätte mich zum einen von euch interessiert, was für euch einen großen Musiker, bleiben wir halt vielleicht bei Musiker, zu einem großen Musiker macht, als eines. Und zum anderen, ob wir jetzt das Gefühl haben, dass da große Musiker noch nachkommen oder ob die Zeit irgendwie vorbei ist, aus welchen Gründen auch immer. Und als kurze gedankliche Geschichte nochmal, weil ich das auch vor kurzem mal gemacht habe, ich habe mir mal angeschaut, wer in den US-amerikanischen Charts Nummer 1 Charts-Platzierungen gehabt hat. Und zwar habe ich bloß geschaut von 1978 bis heute. Überhaupt. Mhm. Und wer die meisten Wochen quasi auf Platz 1... Mariah Carey ist Nummer 1, oder? Genau, Mariah Carey ist das Nummer 1. Das haben wir das letzte Mal schon. Hatten wir das? Ja. Aber da haben wir, glaube ich, bloß so drüber geredet. Oder haben wir genau. Ja, ja. Das wirklich Überraschende fand ich eigentlich, dass... Mariah Carey, die bricht ein bisschen. Also kein Wunder, ich schneide gerade Wurst, deshalb das Geräusch. Dass Mariah Carey echt mit, ich glaube, 90 Wochen mit Abstand. Nummer 1 und danach kam aber dann Usher. Und Usher hatte halt einfach irgendwie, glaube ich, zwei gute Monate. Sollen wir kurz irgendwie aussetzen? Was denn? Tu mal das Mikro ein bisschen weiter weg von dir. Ja, was soll ich denn machen jetzt hier? Das ist halt jetzt hier. Sie ist halt einfach mal ein bisschen weg. Ja. Nee, so gar nicht, sondern so. Gut. Also auf Platz 2 war auf alle Fälle war Usher. Ja. Und Usher ist zwar schon als Name an sich ein Begriff, aber der hatte einfach zwischendrin ein gutes Jahr, wo er, ich glaube, 40 Wochen mit 2 oder 3 Liedern Platz 1 der Charts belegt hat und davor und danach nichts. Und das ist jetzt nicht das, was ich jetzt als großen Künstler irgendwie bezeichne. Ich aber weiß, wo wir darüber geredet haben, wo du mit deinem Bruder am Usher-Konzert warst. Nee, nicht beim Usher, sondern bei, bei R. Kelly. Ah, genau. Im Vollpfosten. Ich bin jetzt schon wieder aufregen. Ich muss aufhören. Aufrege könnte ich mich. So, Butter ist auch auf dem Tisch. Also müssen wir uns nicht einfach davon verabschieden, und mit uns meine ich sozusagen alle, einfach dieses Künstler-Ding an so einer Chartplatzierung festzumachen? Das ist jetzt genau die Fragestellung, die ich gerade ja versuche aufzutun. Also es sind nämlich zum Beispiel, keine Ahnung, Prince, Michael Jackson, David Bowie ist überhaupt nicht vorgekommen in diesen ganzen, also der hatte, glaube ich, noch nicht mal, oder Leonard Cohen, keinen einzigen Nummer 1 Hit. Genau. Ja. Und trotzdem sind das aber Künstler, die du jetzt, sag ich jetzt mal, so rückblickend irgendwie als wegweisend, richtungsgebend irgendwie. Trendsetter. Nee, gar nicht mehr. Das, genau das Gegenteil, glaube ich. Also die haben schon irgendwie ihr eigenes Ding gemacht und ja, also. Okay, verstehe, ja. Ich glaube, dass kommerzielle Erfolg und künstlerische Bedeutung nicht unbedingt Hand in Hand gehen. Und das insbesondere. Aber warum ja nicht? Nicht zwangsläufig. Vielleicht gerade deswegen. Vielleicht ist dein Bedeutungswert umso höher, wenn du eigentlich wenig Erfolg hast. Also nicht generell so und per se, aber keine Ahnung. Wenn ich jetzt Mariah Carey zum Beispiel nehme oder was weiß ich, Beyoncé oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wer von denen alles seine Lieder selber schreibt. Aber da sitzt Beyoncé schreibt selbst. Ja. Da sitzt irgendwer im Hintergrund und schreibt diese Lieder. Und der ist ja eigentlich der Künstler an sich. Und die anderen, die sind halt, sag ich jetzt mal, das Sprachrohr, das Singrohr, wenn du es so willst. Ja. Und die stellen sich halt als Rampensau vorne hin. Und ich will ja gar nicht sagen, Mariah Carey hat mit, was weiß ich, 8 Oktaven, die kann bestimmt gut singen. Die Frage ist nur, welche Aspekte des künstlerischen Werts kannst du alle zum Beispiel gleichzeitig abdecken? Und wertest du das oder wertest du das nicht? Und ich meine, das ist jetzt keine neuartige Sache, ja, dass große Künstler nicht unbedingt kommerziell erfolgreich sein müssen. Ich meine, das gab es schon irgendwie in der klassischen Malerei und wahrscheinlich irgendwie schon bei den Griechen. Ja, dass irgendwie. Du hast ja keine Ahnung. Die großen Denker und Künstler irgendwie im armen Hospiz versterben und dann irgendwie außerhalb der Stadtmauern verscharrt werden. Das hat es auch bei, was ich, von Bruegel oder sonst irgendwem gegeben, die halt, wo halt die Schüler die Bilder gemalt haben und er hat halt hinterher sein Servus drunter gesetzt. Ja, genau. So, ja. Also von daher würde ich das mal prinzipiell einfach trennen wollen. Und interessant finde ich es dann doch, dass offensichtlich zu Lebzeiten solche Leute wie Bowie, Cohen, Bud Spencer, ja, also dass die... Bud Spencer war ein unglaubliches Multitalent. Ja, genau. Der war nicht nur Schwimmer, der war ja... Boxer, hat er auch gemacht. Der Erfinder war auf alle Fälle, ich glaube, der hat ungefähr 40 Patente oder was angemeldet gehabt. Den automatischen Hammer. Ja, die 7 Sekunden Dampframme. Ja, nein, richtige Patente. So ein Gehstock mit integriertem Regenschirm oder irgendwie sowas. Oder integriertem Sitz, keine Ahnung. Ja, aber 1000 Sasser. Wenn wir jetzt mal nochmal auf die Musiker zurückgehen. Was ja interessant war, dass die Künstler, die jetzt dieses Jahr verstorben sind, wenn wir jetzt mal die bekanntesten rausnehmen, also Bowie, Prince mit George Michael, Lemmy von Motorhead war das Jahr davor schon, gell? Das war 2016, ja. 2015. Gut, das war halt am 26. Dezember. Ja, jetzt die drei würden mir jetzt spontan einfallen. George Michael. Hatte ich George Michael, Prince, David Bowie. Das waren jetzt für mich die drei Großen dieses Jahr. Cohen, ja. Aber Cohen, dann muss man ja sagen, dass... Ich bin ja froh, dass du Roger Cicero nicht aufzählst. Ja, oder hier, wie heißt der Gitarrist von Status Quo? Der ist ja auch. Aber, also die drei Großen. Für mich, was die alle drei vereint hat, ist ja eigentlich, dass deren kommerziell erfolgreichste Zeit schon Jahrzehnte zurücklag. Also kommerziell wirklich in dem Sinne, sie haben große Stückzahlen verkauft. Also Prince war in den 80ern aber neben Madonna und Michael Jackson eine der bestverkauftesten überhaupt und George Michael auch. Ja. Aber jetzt seien wir nicht böse, aber das ist doch eine Tautologie. Ich meine, es versterben halt nicht die 30-Jährigen in Scharen, sondern nein, halt die. Aber was ich damit sagen will. Ja, aber die haben, er sagt ja bloß, die produzieren nicht bis ins hohe Alter, sondern die haben halt quasi früher die erfolgreiche Zeit gehabt und sich dann irgendwann ein bisschen zur Ruhe gesetzt. Ja, naja, du fängst halt nicht im Alter von 70 Jahren an, die großen Popsongs zu schreiben, sondern das machst du halt mit 30 und sterben tust du halt mit 70. Und wenn ja, weiß ich nicht. Es gibt auch genügend erfolgreiche Künstler, die auch immer noch erfolgreiche Sachen im Alter machen, ja. Aber der Punkt ist halt einfach, das mit dem Zurückziehen stimmt ja eigentlich nur für den George Michael. Der hat ja nichts mehr gemacht. Ich glaube, dem sein letztes richtiges Album war. Cohen hat immer weiter produziert. Der hat fast jedes Jahr ein Album rausgehauen. Leonard Cohen hat lange, lange Jahre gar nichts gemacht. Ja, den kenne ich nicht gut genug. Das habe ich nicht aufgezählt. David Bowie. Und Bowie hat auch lange Jahre. Der hat auch nichts gemacht, so viel. Aber Prince hat zum Beispiel immer weiter Musik veröffentlicht und war auf Tour und so weiter, ja. Echt? Prince hat sich ja, also. Ja, massiv. Also Bowie ist ja auch nicht als Ziggy Stardust stehen geblieben. Mm-mm. Aber Prince hat sich ja auch mit seinem Tough Cup und. Symbol und weiß der Geier was, auch mehr oder weniger immer wieder erstens neu erfunden und zweitens dann halt, da bei dem habe ich das Gefühl gehabt, der hat dann immer voll gegen diese Musikindustrie rebelliert. Der hat ja in den 80er Jahren massiv Alben veröffentlicht, unter anderem Namen. Weil er halt nicht, der wollte ja noch viel mehr Alben raushauen und das wollte ja die Plattenfirma nicht, ja, dass der so viel Output hat, weil sie gedacht haben, das ist jetzt ein Overkill. Und dann hat er das unter anderen Namen veröffentlicht teilweise. Mhm. Und hat ja auch unheimlich viel Musik produziert für andere Musiker und Künstler. Ja, und Lieder geschrieben. Und Lieder, ja. Ganz massiv, ja. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, ist also das bekannteste Lied, was er, so sage ich mal, für einen anderen Künstler geschrieben hat, ja. Und ja, die Frage ist halt einfach, nehmen wir das jetzt halt so wahr, weil die schon so lange da sind und wir die deshalb so, also dass die so Teil unserer Kindheitswahrnehmung auch so sind? Weil du ja gefragt hast, gibt es langfristig auch noch so Superstars? Also, oder wer wäre sowas, der so langfristig sich hält? Und das ist halt für mich mein Fehler. Es brummt. Ist nur auf unseren Kopfhörern. Eieieiei, jetzt brummt es aber weiter. Warte mal, ich muss auch kurz umstecken. Haltet euch mal die Ohren zu. Jetzt halt. Sehr gut. Ja, die Frage ist aber schon auch dahingehend zu bewerten, ob es für uns in unserem Alter so ist oder ob das jetzt zum Beispiel, ohne mich da jetzt massiv reindenken zu können, aber ob das nicht ein 15-Jährigen, ob dem nicht Prince, Bowie, Cohen und George Michael sowieso total an der Ritze vorbeigeht. Ja, wir nehmen auch vorbei. Und sagen halt einfach, ja, keine Ahnung, Beyoncé hat die beste Zeit noch vor sich oder keine Ahnung, Lady Gaga. Also, die ist ja auch ein an für sich, wo man jetzt auch das Gefühl hätte, das ist jetzt auch so ein sich selbst dauernd neu erfindendes Präsentationstalent-Dings. Ja. Und trotzdem habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt so Fassade. Bei ihr, bei Lady Gaga. Mhm. Und ob das ein. Aber ja, Ziggy Stardust war doch auch Fassade. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Im Endeffekt schon, aber. Aber um. Also. Wo ist mir das? Ah ja, genau. Ich habe ganz viele Beginner-Interviews gehört. Als jetzt die neue Platte rauskam dieses Jahr. Mhm. Und es ging viel darum, so Jan Delay-Fans kennen Jan Delay gar nicht mehr als Teil von den Beginnern, weil der einfach schon seit 12 Jahre oder so ist die letzte Platte her gewesen von den Beginnern. Und dazwischen gab es halt irgendwie 3 erfolgreiche und ein weniger erfolgreiches Album von Jan Delay. Ja, und dann irgendwie hat er viel erzählt, irgendwie davon, dass er halt gehört hat, dass irgendwie die jungen Kinder irgendwie auf der Straße gesagt haben, boah, Jan Delay macht jetzt irgendwas mit so einer Band, die Beginner oder so, ja. So, und er hat dann gesagt, ja, die Kids, die sind schon lustig, ja, die sollten sich mal hier so ein bisschen bilden, Ja, so ein bisschen Musikhistorie, ja. Wir wussten doch damals auch irgendwie, wer so. Kaum keine Sau weiß, wer der zweite bei Wham war. Das ist allerdings richtig. Andrew Ridley. Buzz Aldrin. Aber ich hätte es gewusst, aber das ist genau ein guter Punkt. Aber, nee, aber das ist genau, was du jetzt gerade sagst mit dem Fingern, wollte ich gerade sagen, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, David Bowie ist ein cooler Typ, aber richtig viel Musik von dem habe ich nie gehört. Prince hat ein paar wirklich geile Songs, aber dass ich von dem wirklich massiv Alben gehört hätte, nee. Ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, oder was heißt zu meiner Schande, aber den ich am meisten von denen gehört habe, ist wirklich George Michael. Wham. Dann, ich weiß es noch, als ich, waren wir da 11, 12, als Freddie Mercury verstorben ist. Und dann bei Queen eingestellt. Gab es das Konzert in London im alten Wembley Stadium. Irgendwie Tribute to Freddie oder sowas. Mhm. Und das wurde damals live im Fernsehen übertragen. Mhm. Und das hat, oder auf MTV oder sonst irgendwas. Und das hat mich total geflasht. Da war ja dann, das war 92, sind ja alle möglichen Künstler aufgetreten, Queen als Band. Mhm. Und dann war dabei Guns N' Roses. Da haben die halt mit Axl Rose Knocking on Heaven's Door gesungen und haben dann noch irgendeinen Under Pressure oder irgendwas gesungen. Oder David Bowie hat zusammen. David Bowie hat ja ursprünglich mit Queen Under Pressure gesungen. Und ich glaube, da hat es sogar ein ganzes Album gegeben, das da rausgekommen ist. Gelb war das meines Erachtens. Das gab es live, und dann der George Michael hat ja dann auch 5 Songs gespielt. Unter anderem dieses Somebody to Love, was so jetzt auch immer wieder rauf und runter genudelt wurde. Und das kam damals als EP raus. George Michael and Queen. Ich glaube, 3 der 4 Songs waren das. Und das hat mich total geflasht. Das war super, super gut. Da habe ich dann angefangen, mal so ein paar Songs von George Michael so reinzuhören. Und muss sagen, der hat schon ein paar ganz gute Songs, ja. Also, wenn man so ein bisschen Popmusik mag, wenn man natürlich sagt, Popmusik ist alles scheiße, dann ist es nichts. Aber also mir hat das gut gefallen. Und der ist noch derjenige von denen, wo ich mich am meisten mit der Musik auseinandergesetzt habe, ja. Also ich könnte noch nicht mal sagen, dass jetzt. Ich fand die halt als Persönlichkeiten interessant und die waren halt immer da. Also David Bowie und Prince war halt schon immer so, ja, ist halt ein Star, den man kennt, ja. Also für mich ist es so ein Klassiker, zum Beispiel Elton John. Mhm. Elton John macht jetzt keine Musik, wo ich jetzt vordergründig sagen würde, das ist meine Musik. Ja. Trotz alledem habe ich das Gefühl, dass ich von Elton John, also ist halt alles, ja. Wächst mich nachts auf und sag mir Elton John Songs und ich kann dir mindestens 10 bis 12 Elton John Songs wahrscheinlich. Ich auch. Aufzählen. Ohne, und das heißt bei mir was, ohne wahrscheinlich einen einzigen davon zu Hause zu besitzen. Und ich weiß nicht, das muss ja irgendwie, es muss ja da so ein gesamtgesellschaftliches Gut irgendwo geben, wo die dann alle irgendwo drin rangieren. Und weiß nicht, vielleicht bin ich da wirklich einfach raus aus der Populärmusikszene, aber alles, was da so, sag ich jetzt mal, jenseits von 2000 kam. Was ist mit Phil Collins? Klar, gleicher. Ist der auf der gleichen Ebene wie ein Elton John für dich? Bei mir viel höher. Also Phil Collins mag ich persönlich, finde ich persönlich besser, was für mich aber ein bisschen damit zu tun hat, dass Phil Collins, finde ich, sich nicht in der gleichen Art und Weise so, habe ich das Gefühl, präsentiert, wie es Elton John vielleicht tut. Ach so, er ist nicht so eine schillernde Persönlichkeit. Ja, wobei ich nichts an den Model des Jahres. Nicht an sich was gegen schillernde Persönlichkeiten so haben. Nee, aber das ist was anderes. Phil Collins finde ich halt, das ist ein total bodenständiger Typ für einen Künstler. Phil Collins ist halt ein Sänger und ein Schlagzeuger und der Elton John ist halt ein Entertainer auch. Ja, wahrscheinlich, vielleicht ist es auch das. Und ich würde aber bei Phil Collins gibt es auch, sag ich jetzt mal, ganzen Schwung Lieder, wo ich sagen würde, das ist auch nicht zwangsläufig meine Musik, die ich höre. Wobei es eher seine Solo-Geschichten sind, mit denen ich weniger was anfangen kann. Genesis sind einige wirklich gute Sachen dabei, wo ich sage, okay, kann man auch hören. Ja, finde ich auch. Genesis, die ersten Sachen, also die Invisible Touch und das alles, was in den 80ern kam, super. Und auch die Anfang 90er Sachen. Und ich finde, es geht einfach immer noch nichts über In the Air Tonight. Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Das ist zwar so. So ein Ober-Über- Lied, das kannst du nicht einfach nicht mögen. Das krass, oder? Ja. Vor allem, wenn du das laut auf Kopfhörern hörst. Mhm. Nee, Das Beste in die Air Tonight, ich kann es nur empfehlen, ich glaube, es ist aus der 6. Folge der 1. Miami Vice Staffel. Da fahren die nachts mit diesem 308er Daytona GT. Weiß, ja. Nein, du meinst den Testarossa, der kam dann erst in der 2. oder 3. Staffel. Aber da haben die so ein schwarzer mit so cremefarbenen Ledersitzen, Ferrari Cabrio. Da fahren die nachts durch Miami und du hast immer bloß auf der Motorhaube die Kamera drauf und du siehst immer diese Straßenlaternen, die sich da in der Motorhaube so schwingen. Okay. Und dann geht es da los mit Indie Air Tonight. Das ist echt so, wow. Das ist so, wie wenn jemand die Essenz aus allem, was du visuell und musikalisch kombiniert darstellen kannst, wie wenn er das gerade so das letzte Fitzel Essenz aus allem da gefunden hätte. Also die Szene, einfach mal googeln, die findet sich schon, die ist echt Wahnsinn. Witzig ist natürlich bei Indie Air Tonight auch bei, wie heißt das mit dem Junggesellenabschied, wo sie in Las Vegas sind. Hangover. Hangover mit Mike Tyson. Mit Mike Tyson. Ja, ja. Das ist witzig. Aber die andere Szene, das ist wirklich ganz groß. Ja, aber diesen Künstlern, also George Michael, ja, fand ich irgendwie, war so als Typ einfach cool. Aber Prince und David Bowie haben halt irgendwie schon, was so das künstlerische Schaffen und den Einfluss, den sie so auf andere Künstler hatten, insbesondere David Bowie, hat einen ganz anderen Stellenwert als ein George Michael, würde ich jetzt sagen. Also David, wenn du jetzt eben von Lady Gaga sprichst oder sowas, oder auch andere Künstler, dann wird ja ganz häufig, auch jetzt gerade als Bowie verstorben ist, er immer wieder als Inspiration und auch junge Künstler. Ich sag mal, eine Lady Gaga, die ist ja jetzt, wie alt ist die jetzt? Die ist, glaube ich, jetzt 30 oder sowas. Das Kindchen. Ja, also die das ja nie aktiv jetzt erlebt haben, diese Zeit und sich dann doch damit beschäftigen. Ja gut, aber du hast das vielleicht bei deinen Eltern gehört. Das ist, ich glaube, so frühmusikalische Bildung ist nicht zu verkennen. Ja. Interessant finde ich schon in diesem Zusammenhang auch, dass ich... Also zumindest nach meinem persönlichen Empfinden, dass viele dieser ganz großen Künstler, ob du jetzt Freddie Mercury nimmst, ob du jetzt hier George Michael nimmst, bei Bowie weiß ich es nicht hundertprozentig, würde aber, glaube ich, schon auch tendenziell in die Richtung gehen, dass die auch alle homosexuell zum Beispiel waren. Und ob sich aus diesem... Ja, Bowie war es nicht. Also ich glaube, der war... offen, aber der war ja verheiratet, hat eine Frau gehabt, Kinder und so weiter, ja. Ja, okay, gut. Also, der war mit dem eritreischen Model da verheiratet, Amin oder so heißt die. Hieß sie, so ein Topmodel aus den 80ern, ja. Die waren ja 20 Jahre verheiratet oder 30, ja. Ja, aber ich glaube, der hat es auch mal an Männern probiert, ja. Der Punkt ist aber eigentlich, dass du, ich glaube, im regulären Alltag hast du eine Quote von 1 zu 10 für Homosexuelle und dass du aber in diesem Top-Musik-Business oben ist die Quote, finde ich, eine andere. Also ja, die ist nicht im gleichen Maße verteilt. Und auch da ist für mich eine Frage weniger, ob es eine direkte Korrelation zwischen Homosexualität und der Musik gibt, sondern ob es eine direkte Korrelation zwischen in den 70ern und 80ern eine andere Art sich ausdrücken zu müssen, weil man sich in seiner, sag ich jetzt mal, sexuellen Richtung nicht im gleichen Maße offen äußern konnte. Ja. Und ob das dann in der heutigen Zeit einfach dieser Aspekt zum Beispiel, weil da die Quote wird immer noch die gleiche sein wahrscheinlich. Ja, ja. Und ob das einfach zum Beispiel wegfällt. Du meinst als Minderheit musst du dich heute nicht mehr um andere Ausdrucksformen bemühen. Als Minderheit vielleicht schon, aber nicht als sexuelle Minderheit. Ja. Ja, du bist halt, also deine These ist ja dann, du bist heute in der Lage, praktisch deine Sexualität so auszuleben, auch öffentlich, ohne dass du da, also natürlich wirst du wahrscheinlich immer noch, je nachdem, wo du bist, angefeindet, aber nicht mehr so aggressiv das Ganze oder so verdeckt du leben musst es wie wahrscheinlich früher. Nicht mehr, genau. Und deshalb, ja, diesen künstlerischen, wie sagt man, Outlet nicht mehr richtig so brauchst. Das wäre ja so die These, ja. Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue mir da überhaupt keine Aussage insbesondere über heutige Künstler überhaupt keine Aussage zu tätigen, weil ich bin da einfach vollkommen raus. Also ich könnte euch jetzt nicht sagen, wer irgendwie der oder die erfolgreichsten Acts in den letzten 10 Jahren. Nimm mal Robbie Williams. Robbie Williams hat für mich das Potenzial, so ein Künstler zu werden, den du in 30 Jahren wahrscheinlich immer noch hörst und wo du auch schon sagst, der hat andere beeinflusst. Echt? Nee, für mich überhaupt nicht. Für mich auch überhaupt gar nicht. Weißt du warum? Weil Robbie Williams im Vergleich zu den drei, die wir jetzt gerade gehört haben, bei Cohen weiß ich es nicht, aber dürfte auch so sein. Bowie, Prince, George Michael haben alle selbst Musik geschrieben, produziert und gemacht. Robbie Williams ist reiner Sänger, Entertainer. Das ist wie ein Rod Stewart, sag ich mal. Ja. Gut. Aber Roddy? Nee, wie ein Rod Stewart. Für mich ist das echt die beste Analogie Rod Stewart. Der Rod Stewart ist für mich der Robbie Williams ist der Rod Stewart, ja. Also die sind bekannt, die haben eine gute Stimme, das sind Entertainer. Der Robbie Williams wahrscheinlich noch mehr als ein Rod Stewart. Aber die haben nichts selbst irgendwie produziert, wo du sagst, die haben jetzt künstlerischen Einfluss. Wie heißt denn nochmal dieser Typ aus Schottland, der immer bei Wetten, das war? Rod Stewart? Na. Nee, der ist Ire. Nee, Rod Stewart ist Schotte. Christa Burke, meinst du? Nein. Rod Stewart ist Schotte. Schotte, ja auch. Der immer bei Wetten, das war? Ja, der hat so eine ganz Reibeisenstimme. Joe Cocker. Cocker, genau. Der ist aber nicht aus Schottland, der ist Ami, oder? Joe Cocker. Oder Engländer. Der ist Engländer. Ja. Genau das gleiche. Joe Cocker auch nie selbst Musik geschrieben, auch immer nur Sänger gewesen. Ja. Spricht ja nichts dagegen, aber die haben einfach für mich nicht diesen künstlerischen Einfluss, ja. Weil wenn du selbst Musik machst, Sheffield, dann suchst du ja jemand, der auch irgendwie. Ich weiß schon, was du meinst. Für mich war da ein anderer Punkt des künstlerischen Einflusses. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass du als Jugendlicher dir sagen würdest, ich möchte werden wie Robbie Williams, aber ich kann mir nicht hundertprozentig irgendwie vorstellen, dass irgendjemand sagen würde, ich möchte werden wie Joe Cocker. Oder wie, ja, lass es Lady Gaga sein. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, so eine Lady Gaga, ich würde wirklich von denen, weil das war ja eine deiner Fragen, also was wir uns vorstellen könnten, wäre praktisch aus der jetzigen Generation von Musikern, die, sag ich mal, in den letzten 10 Jahren populär geworden sind oder seit den 2000ern, wer da langfristig so eine Position einnehmen könnte wie Bowie oder Prince, würde ich Lady Gaga schon irgendwo sehen. Weil die ist schon irgendjemand, der irgendwie, die macht ihre Musik selbst, die hat eine gute Stimme, die ist eine Entertainerin, also die ist auch sehr visuell und so. Belanglos. Vollkommen belanglos. Ich glaube auch, dass bei der zum Beispiel, sag jetzt mal, dieses Gedingse irgendwie, dass das Masche an sich ist und nicht eine Art, was anderes auszudrücken. Ja, aber das ist ja jetzt in dem, also ich weiß nicht, habt ihr mal das aktuelle Album reingehört? Wahrscheinlich nicht. Der hat jetzt gerade ein neues Album veröffentlicht, Joanne heißt. Wir reden hier wieder die Blinden über die Farbe. Ja, also die war ja, wie gesagt, die ersten beiden Alben waren ja extrem erfolgreich, gehören zu so den erfolgreichsten Alben der letzten 15 Jahre. Und da hat sie ja sehr viel auf Show-Effekt gemacht. Also ich finde die Alben persönlich ganz gut. Das ist gute Popmusik. Man muss halt Popmusik machen, ja, mögen, ja. Und was sie jetzt gemacht hat, ist mit dem aktuellen Album, da geht sie so ein bisschen in das Thema so eher Singer-Songwriter, so ein bisschen Country hat das, so ein bisschen so ein Stil. Und auch sehr reduziert, wie sie jetzt auftritt. Also sie ist jetzt nicht mehr, die läuft nicht mehr im Fleischkostüm rum oder in Kermit the Frog-Kostüm und hat nicht mehr einmal blaue Haare, am nächsten Tag grün und übermorgen lila, sondern sehr reduziert, so ein bisschen wirklich einfach blonde Haare, einfache Kleidung und so weiter und bewusst mehr einfach nur auf die Musik reduziert, ja, also und, aber man sieht, sie ist bei weitem nicht mehr so erfolgreich wie mit den ersten beiden Alben, also das Album ist bei weitem nicht so erfolgreich, wie es die ersten beiden waren, also. Das ist ja die Frage natürlich auch, welches Klientel du ansprichst. Also ja, klar. Die ist jetzt halt auch älter geworden und die junge ganz. Schau uns doch an, wir sind doch jetzt in einem Alter, wenn du jetzt so den durchschnittlichen, also ich glaube, dass 70-80% der Musikkäufe von Männern getätigt werden. Das ist eine persönliche Einschätzung. Wieso meinst du das denn? Warum meinst du? Habe ich irgendwie aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin ein Mann und ich komme. Nein, nicht nur ich persönlich, sondern wenn ich mich im gesamten Freundeskreis umschaue, wer Musik kauft, dann sind es immer die Typen und die Frauen haben dann vielleicht so 2-3 CDs oder so. Jetzt habe ich mich total rausgebracht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Wenn du unser Alter anschaust, Lady Gaga, bla bla bla, so irgendwas da war was. Genau, also glaube ich, dass du mit vielleicht heutzutage nicht mehr, aber dass du trotzdem mit Anfang 20 eher gewillt bist, dir, jetzt wollte ich sagen, mehr Alben zu kaufen, aber heute auch vielleicht mehr dazu bereit bist, dich in verschiedene Musiken irgendwie reinzuholen. Und wenn du jetzt in unserem Alter bist, da holst du dir dann halt, keine Ahnung, wenn dann Neil Young das neue Album rausgebracht hat, dann holst du dir das halt auch mal ungehört oder Metallica oder wie auch immer. Ja, ich glaube aber einfach, das kannst du überhaupt nicht mehr vergleichen, was, also ich habe, also du ja auch und der Jens glaube ich nicht so extrem. Ich habe als Spalter, als Teenie und dann halt bis so MP3s aufkam, echt massiv viel Geld für Musik ausgegeben. Also ich meine jetzt nicht wenig, sondern ich habe echt, glaube ich, über 1000 gekaufte CDs gehabt. Also da ist schon echt ordentlich Geld reingeflossen. Ich habe mir ja, so und dann hast du damals einfach auch Musik ganz anders konsumiert. Ich hatte eine Stereoanlage, dann hast du das Album reingeschoben und dann hast du das Album gehört. So, wie konsumiert denn heute ich selbst? Ich zwinge mich manchmal immer noch dazu, dass ich ganze Alben höre, aber wie konsumiert denn heute durchschnittliche Teenager Musik? Ja, du hast das Spotify. Der geht bei Amazon Prime oder bei Apple Music oder bei Spotify und hört halt gerade ein Lied und dann hört er das und dann macht er sich eine individuelle Playlist. Die hören ja gar kein Album mehr. Du machst ja noch nicht mal unbedingt eine Playlist. Nee, du sagst einfach hier Top Charts oder was auch immer, bla bla bla. Und das ist auch der, also ich glaube, dass halt da einfach das Musikhören sich total verändert hat. Und deshalb auch, was du eben sagtest, dich kann man heute wecken nachts und dann kannst du 12 Elton Johns Songs sagen, ohne dass du das jemals besessen hast. Meine gesellschaftliche warum? Reputation ist vollkommen. Nee, warum? Weil wir einfach auch in der Generation aufgewachsen sind, wo wir noch extrem, also ich zumindest, extrem viel Radio gehört haben. Weil da hast du ja die Musik einfach konsumiert und MTV geschaut haben, wo die Videoclips liefen. So, heute, und dann war das einfach so, du bist einfach auch mit Musik konfrontiert worden, die du dir nicht selbst ausgesucht hast, weil du sie jetzt gerade hören wolltest. Und heute, die Teenager, ich glaube halt, die hören auch immer noch Radio. Klar, wenn sie im Auto sitzen oder sowas, ja. Aber ich glaube nicht mehr so massiv wie früher. Ich habe früher am Radio gesessen, habe mir Musik aufgenommen im Tape Deck und so, hat ja jeder von uns gemacht. So, aber die gehen heute bei YouTube und da bist du ja schon viel schneller in deiner Filterbubble. Du hörst dann halt nur noch das, was du auch hören willst. So, und dann kriegst du von YouTube wieder Musik auch vorgeschlagen, die genauso klingt wie das vorher. Wenn du dann sagst, ich bin hier Beginner, dann kriegst du vielleicht als nächstes den Jizzes vorgeschlagen und dann was weiß ich. Du bist aber schon weit draußen, du. Ja, aber du weißt, was ich meine. Von da ist schwer wieder reinzukommen. Du weißt, was ich meine. Also, ja. Ich glaube halt, dass das halt auch so ein Punkt ist, dass du heute als Teenie halt vielleicht gar nicht mehr so das falsche Spektrum hast. Gutes Thema, ja? Hier. Große Hip-Hop-Künstler, wenn die mal sterben, fehlen. Ja? Dr. Dre? Eminem? Glaubst du, dass die langfristig... Five Dog ist dieses Jahr gestorben von A Tribe Called Quest? Ja. Ja, aber Tupac hat sich ja schon längst verabschiedet. Bitte? Tupac hat sich ja schon längst verabschiedet. Ich habe jetzt keine Verstanden. Was wolltest du jetzt mit Eminem und Dr. Dre? Da sagst du, die werden, wenn die mal in 30 Jahren sterben, haben die eine ähnliche Bedeutung gehabt wie David Bowie. Ist das deine These? Vielleicht jetzt nicht gesamtgesellschaftlich oder auf die Popmusik vielleicht nicht, aber auf die Subkultur Hip-Hop, ja. Aber der Punkt ist, wo, also bei Eminem nicht, aber bei Dr. Dre, wo der seine große Zeit gehabt hat, das war halt zu dem Zeitpunkt, wo du in Deutschland zumindest, wo du ganz, ganz in den Kinderschuhen des Hip-Hops noch gesteckt bist, so Mitte der 90er. Und von daher hast du schon da, sag jetzt mal, mehr eher diesen stilbildenden Einfluss, als dass du selber der wirklich der große Künstler mit den großen Nummern 1 jetzt bist oder wirst. Naja, das ist, bist du halt automatisch dann nicht mehr, wenn du in einem Subgenre unterwegs bist, ja? Ja, naja, aber jetzt... Mit diesem Subgenre und hin und her, und weil du ihn vorher erwähnt hast, ja. Lemmy von Motorhead. Richtig. Keine Sau, geh raus auf die Straße, keine Sau kann der außer Ace of Spades noch einen weiteren Motorhead-Song. Ja. Und wenn man fair ist, Zurecht. Hast du ein Motorhead-Album, hast du nehmen können und du hast es von vorne bis hinten gehört. Und das nächste Album her war zwar anders, aber vom Stil her war es exakt das gleiche. Wie ACDC. Und die haben 40 mehr oder weniger Abziehalben voneinander produziert. Jedes für sich auf einem ziemlich hohen Niveau, wenn du drauf stehst, und jedes von sich für sich wunderbar gut. Lemmy von Motorhead ist meines Erachtens nicht für sein künstlerisches Talent berühmt geworden, sondern für seinen Lebensstil. Weil er die Inkarnation des Rock'n'Roll war. Das ist wirklich Rauchen, Saufen, Huren. Drogen. Hässlich. Drogen. Und hässlich. Ja, gut. Hässlich ist immer Ansichtssache, ja. Naja, ganz ehrlich, das gehört für mich mit dazu. Hässlich und doch Weiber, das ist der Punkt. Ja, nein, genau. Also ich würde das jetzt gar nicht so negativ darstellen, aber ich finde so dieses, weißt du, dieses Versiffte. Und jetzt, wir sind leider hier in der Männerrunde. Jetzt würde mich interessieren, ob Frauen mit Lemmy, schreibt uns, ob Frauen mit Lemmy exakt auf die gleiche Art und Weise genauso viel anfangen können oder ob eigentlich bloß der für Männer quasi so dieser Inbegriff von das ist die Coolness, die ich auch haben will. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Nein, du kannst dich nicht von dieser Aussage distanzieren, weil tief in dir drin schlummert das ein Stück weit auch so. Nein, das ist eine Behauptung, die du überhaupt nicht so. Nein, da weigere ich mich einfach. Ich möchte nicht mit diesem Mann in einen Topf geworfen werden. Jetzt trinken wir dein Bier leer. Bloß weil ich ein Mann bin. Das ist ja Sexismus hier. Weil wir müssen uns jetzt mal dem nächsten Bier widmen. So, jetzt haben wir mal, gucken wir mal. Was hat das jetzt mit 2016 zu tun gehabt, bloß weil die da alle gestorben sind, oder wie? Nein, wir kommen gleich nochmal zu dem Thema zurück. Ich will da nämlich auch noch was zu sagen, aber ich würde jetzt gerne erstmal unser erstes eigentliches Episodenbier vorstellen. Und das ist ein Bier, das hat mir meine Freundin mitgebracht. Das ist aus der Nähe von ihrem Heimatort. Brauerei Berger. Ich mache gleich mal ein Bild. Kommt dann bei Instagram. Du hast einen Instagram-Account. Ja, cool. Mit ganz vielen Bieren. Und das ist irgendwie eine kleine Brauerei. Ich bin so langsam zur Zeit. Ja, kannst ist okay. Kannst du dich noch an den an die Röntgenaufnahme in der das wird kommen. Auf jeden Fall ist das die Brauerei Berger. Eine kleine Brauerei. Ganz simple Flasche, braun, mit Henkelverschluss. Ich habe gestern davon schon ein Bier getrunken. Ich habe gestern ein dunkles davon den getrunken. Das war sehr, sehr gut. Hier, das ist jetzt ein Märzen. Gucken wir mal. Also ist so eine lokale Spezialität da wohl. Bin jetzt mal gespannt, wie es uns mundet. Ja. Jetzt habe ich natürlich ein Stück Salami gegessen. Ich pfeife. Jetzt mal kurz eine Frage zu der Salami. Ist da irgendwie Fenchel oder sowas dran? Ja. Oder? Ja. Fenchel. Nicht Fenchel. Ich kann doch kein CH und SCH. Das kannst du mir nicht mehr beibringen, Wastel. Ich habe neulich irgendwie in China sagen hören. Ja, sage ich auch. Ja. Aber nicht China, du sagst China. Ich sag China, aber nicht China wie Chile. Ja, ich sag China. Oder China. Und China-Wald, ja. Ich habe letztens jemand China. So, jetzt muss ich noch an Folge. So. Der Name ganz ehrlich, ja, das ist wirklich so ein Problem meiner Generation. Der Name Gina ist einfach von vorne bis hinten versaut. Ja, genauso wie Kelly. Ja, so, Prost. Was, Kelly? Trump. Prost. Bei Kelly denke ich eher als erstes an diese Family. Kelly von, ja, Kelly Family auch, aber ist Kelly von El Bundy. Und vielleicht Dumpfbacke. Und hat sich bei Beverly Hills 90210 auch eine Kelly gegeben? Ja, es war sogar eine hübsche, die Kelly. Aber das war doch das quasi. Haben die eigentlich alle mittlerweile? Nix. Sind schon ein paar tot. Der eine ist umgezogen. Der wohnt jetzt. Der wohnt in der 90310. Ja, genau. Santa Barbara. Ich wollte noch mal kurz auf das Thema von eben zurückzukommen, weil du eben Eminem und Dr. Dre genannt hast und auf deine These, die werden auch vielleicht später noch Bedeutung haben, zumindest für die Subkultur Hip-Hop. Ja, d'accord. Aber das Interessante ist ja, dass die Künstler, über die wir vorher gesprochen haben, die jetzt dieses Jahr verstorben sind, dass die ja genreübergreifend eine Bedeutung irgendwie haben. Und die kennt jeder. Ja. Also ich glaube, ein Dr. Dre, wenn du heute auf die Straße gehst und fragst, kennen Sie Prince? Dann hast du vielleicht eine Trefferquote von jenseits der 90%. Und Dr. Dre ist vielleicht hier in Deutschland, wenn du Glück hast, größer 30%. Nee. Meinst du, kommt drauf an, welches Alter du fragst. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Alterssache. Ja, ja, okay. Aber der Punkt ist für mich der. Nee, das darfst du aber nicht. Okay. Ich glaube, ich bin aber fest davon überzeugt, dass selbst bei einer Altersfrage, sagen wir mal, unser Alter, wenn du fragst, glaube ich, dass immer noch mehr Leute David Bowie kennen als Dr. Dre. Bei David Bowie würde ich dir zustimmen. Bei Prince auch, doch. Prince noch eher sogar als David Bowie, würde ich behaupten. Warum ist das so? Oder was warum war das? Oder warum sind die auf der gleichen Ebene? Ja, aber warum war das so? Und das ist jetzt meine eigentliche These. Die sind bekannt geworden zu einer Zeit, als es Massenmedien gab, die auch wirklich Massen bedient haben. Das heißt, es gab eine BBC Top of the Pops, das hat jeder geschaut. Egal, ob du 15 warst, 5, 55, also mal übertrieben gesagt. Und in Deutschland gab es halt Wetten, dass. So, wenn du in den 80er Jahren bei Wetten, dass aufgetreten bist als Joe Prince Cocker. Oder Joe Cocker, dann hat dich halt jeder gekannt. Jeder. Hat dich halt jeder gekannt. So. Und das hast du heute nicht mehr. Du hast heute nicht mehr dieses Medium, wo du jede Querschnitt aus der Bevölkerung bedienst. Ist es nicht absurd, wie Thomas Gottschalk seine persönlichen Lieblinge in den Mainstream der deutschen, ja, klar, des deutschen Pop-Gedächtnisses? Wie oft waren die bei Wetten, dass, ja? Ist auch dieser, der Gitarrist, verstorben von Status Quo. Aber Status Quo waren, glaube ich, fast nie bei Wetten, dass. Doch, der war ja großer Status Quo-Fan. Nicht verglichen mit, was weiß ich, Michael Jackson, Joe Cocker. Joe Cocker, Mann. Ja, Tina Turner. Joe Cocker, Tina Turner war ganz häufig. Eros Ramazzotti war auch häufig. Mhm. Also doch wirklich nur Thomas Gottschalks Privat. Und gefühlt war, glaube ich, Zuckerro ungefähr 100 Mal. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, also deshalb, ich glaube, es ist halt heutzutage super schwierig, so einen Ikonenstatus zu erhalten. Im Ikonen in dem Sinne, mich kennen halt hier 95% der Bevölkerung, weil du halt einfach nicht mehr diese Medien hast, die wirklich jeder konsumiert. Also klar guckt auch jeder Fernsehen, aber heute hast du halt nicht mehr 3 Kanäle, sondern du hast halt 100 Kanäle. Und die Jugend guckt eh keinen Fernsehen mehr, sondern die guckt halt alles selektiv in der Mediathek. So. Das wäre jetzt perfekt, um zu meinem Thema zu kommen, aber wir bleiben jetzt trotzdem noch drauf, ja. So, das heißt, ich glaube, es ist allein deshalb extrem schwierig, als Künstler in 30 Jahren von heute, sag ich mal, wenn dann wir irgendwie Mitte 60 sind und dann die ersten Altersgenossen abnippeln, wenn dann ein Jan Delay von den Beginnern abnippelt oder sagen wir mal jetzt ein Dr. Dre. Ja, die finden halt, klar, dann die Zielgruppe, die das interessiert hat, die wird das immer noch genauso bewegen wie heute ein Tod von einem David Bowie, aber es wird nicht mehr so einen Aufschrei geben, alle sagen, sogar das meine Mutter sagt oder was weiß ich, jeder auch jenseits der 60 sagt, oh David Bowie, oh fuck, ja, so, also ich glaube, das ist halt einfach. Nee, aber du warst im oberen Bereich einfach breiter auch aufgestellt. Jetzt gibt es halt oben eine ganz dünne Speerspitze und gleich danach einen riesigen, breiten Elefantenfuß. Weißt du, wer erfolgreich ist, oder? Mhm, genau. Nee, das glaube ich nicht. Das ist genau das, was ich nicht glaube. Weil, auch wenn du das anschaust, es gibt so viele, auch aus den 80ern, aus den 70ern, es gibt halt so viele One-Hit-Wonders und du hast einfach, also heutzutage genauso viel. Du, natürlich in Summe, die Anzahl der Plattenverkäufe ist drastisch zurückgegangen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber ich glaube, wenn du dir die Verteilung anschaust, also dass du sagst, die Top 10 Künstler des Jahres sind für, keine Ahnung, 5% der gesamten Plattenverkäufe verantwortlich. Ich glaube, dass dann diese Verteilung immer noch genauso ist wie früher. Ich glaube nicht, dass das jetzt heute so ist, dass du früher Künstler hattest, die Albumcharts dominiert haben und dass du das heute nicht mehr hast. Also auch gerade, wenn du dir das so anschaust, wie lange Lieder auf Platz 1 in den Charts sind. Daran kann ich, finde ich, kannst du das ganz gut festmachen. Ja, aber schau mal, wenn du in den 90ern mal die britischen Number One, die britischen Single-Charts genommen hast, habe ich die noch verfolgt, da war ja kein einziges Lied länger als wie allerhöchstens mal 2 Wochen auf Platz 1. Genau, so heute aber auch noch so. Also UK war schon immer extrem kurzlebig, da war schon immer 2-3 Wochen maximal. USA gab es häufig, dass da mal ein Lied irgendwie 10-12 Wochen war, Deutschland auch. Deutschland ist auch extrem lang, die war dieses Jahr erst wieder. Ich glaube, der Nummer 1 Song dieses Jahr 2016 war Alan Walker, Faded, 11 Wochen Platz 1. Kenn ich nicht einmal. Doch, kennst du, wenn ich das vorspiele, kennst du das. Also, ich weiß es nicht, ob das Ich frage mich die ganze Zeit wirklich, ob wir einfach aus dem Thema raus sind. Ob wir auch, keine Ahnung. Also persönlich, ob wir schon nicht mehr willens sind, uns auch mit den aktuellen Musikereignissen dahingehend irgendwie zu befassen. Natürlich nicht. Also ich kann das sowas mit Ja beantworten, mit einer Inbrunst, die ich so gar nicht rüberbringen kann. Jeder hat halt da irgendwas, keine Ahnung, ich finde jetzt zum Beispiel die Jagged Little Pill von Alanis Morissette durchaus ein Wahnsinns- und wegweisendes Album, aber das ist halt in meiner persönlichen Vita halt einfach fest verankert. Das muss nicht für irgendwen anders und das muss auch auf gar keinen Fall gesamtgesellschaftlich, musikgeschichtlich irgendwie sein. Doch, ist es, aber das, zum Beispiel, da würde ich sagen, das ist noch ein Album, wo sie jetzt heute viele junge Künstlerinnen drauf referenzieren, ob das eine Taylor Swift ist, eine Ellie Goulding und so weiter. Wenn du mit denen mal Interviews hast. Ja, aber die sind, sag ich jetzt mal, in einem Alter, wo sie das Album in ihrer Jugend gehört haben. Nee, wenn du Taylor Swift ist 27, das heißt, die war da Kind, als das rauskam. Ja, okay. Also, aber ich glaube halt, ich habe das auch an mir selbst gemerkt. Das, was du eben gesagt hast, Charts verfolgt. Also ich würde echt sagen, ich bin echt ein Musiknerd und ich konnte früher, konntest du mir im Radio oder auch auf MTV noch besser, wenn ich noch das Visuelle dazu hatte, ein Musikclip ist 2-3 Sekunden gelaufen, ich konnte auf Stopp drücken und ich konnte dir sagen, Lied, Künstler, Album und Erscheinungsjahr meistens noch. Und das würde ich sagen bei 90% der Fälle, die da gekommen sind. Ohne Probleme. Ja. Und ich würde, und bis vor, ich kann es gar nicht mehr genau festmachen, bis vor, vielleicht so wirklich bis ich 30 geworden bin, habe ich auch wirklich immer noch konsequent jede Woche geschaut. Okay, aber pass auf. Ja, und die Frage ist halt, was hat das verändert? Ja? Richtig, genau. Ist es dein Alter oder ist es die Granularisierung des, wie sagt man, der Medienrezeption? Und ist es wichtig, ein Paula Abdul-Lied am Video erkennen zu können? Nee, natürlich nicht, ja. Aber das ist halt einfach, weil du es früher so konsumiert hast. Das ist ja wieder dieses Thema, was ich meine. Also es ist die Kombination. Natürlich dieses, ich erkenne im Radio die Musik, da muss ich ja erstmal auch bereit sein, regelmäßig Radio zu hören oder MTV anzuschauen und auch Musik mir anzuhören und anzuschauen, die ich eigentlich, die nicht in mein Beuteschema fällt. Ich wäre heute gar nicht mehr willens, das, was ich tue, für Musik zu unterbrechen. Wie meinst du zu unterbrechen? Naja, wenn du halt sagst, okay, keine Ahnung, du hörst da irgendein Lied im Radio und findest es irgendwie gut. Ja. Ja, das würde ich heute, also in den 90er Jahren, ja, also als ich Teenie war, hätte ich gesagt, so, ich lasse alles liegen, ich will jetzt wissen, wie dieses Lied heißt und dann höre ich mir das drei Minuten an und hoffe, dass mir hinterher irgendwie der Radiokommentator, Moderator sagt. Ja, aber heute schamst du das halt so. Also. Ja. Das würde ich aber nicht mehr machen. Dazu ist mir einfach Musik zu wurscht. Nee, ich mach das schon. Und auch zu immer und überall verfügbar. Und ich ärgere mich manchmal, dass ich dann in irgendeine Disco XY keinen Empfang habe. Okay. Aber ich mache auch noch. Ich höre immer, wenn mich Musik richtig packt, dann versuche ich immer noch den Titel und so rauszufinden. Also was ich noch interessant finde, ist, wo ich mich, du hast es auch vorher kurz mit diesem Spotify und Radio hören und überhaupt, der künstlerische Anteil der Reihenfolge eines Musikalbums, der ist halt, finde ich zum Beispiel nach der Platte eigentlich auch redundant geworden. Davor hast du halt, ich meine, bei einer Platte, die kannst du nur linear hören. Du kannst natürlich umsetzen, aber trotzdem. Ja. Und da ist schon auch, erstens hast du zwei erste Songs auf einer Platte, nämlich vorne und hinten. Also da ist schon mal die Positionierung des Songs innerhalb des Gesamtalbums ist bedeutend wichtiger, als es vielleicht ist, wenn du das dir bloß als MP3-Album holst. Und auch wie die Songs aufeinander unter Umständen aufbauen. Der beim Jens nicht. Ja, ich kann es schon alles verstehen, aber das sind für mich irgendwie so Diskussionen aus Zeiten, die einfach. Nee, ich glaube nicht. Entschuldigung, da mag ich kleingeistig sein, ja, aber ich glaube, das ist für mich einfach. Also, aber das versuchen wir ja gerade herauszustellen. Das ist ja doch, das ist doch genau der Punkt, worum es die ganze Zeit geht, warum vielleicht früher etwas zu etwas geführt hat, was es jetzt so nicht mehr tut. Und die Beliebigkeit ist schon ein Teil der Argumentationskette. Ja, aber du merkst, und das Interessante ist ja, dass du selbst bei modernen oder aktuellen Künstlern es merkst, dass... Ich glaube eben nicht, dass jemand wirklich ein Album aufnimmt und sagt, oh, ist mir scheißegal, wie das zusammengestellt ist, weil die Leute hören ja eh nur noch Singles und klar, sondern also ich glaube nicht, dass das weggeht. Nee, es geht auch nicht. Also zum Beispiel, wenn du jetzt nimmst, wir hatten eben Beyoncé. Ja, Beyoncé hat die dieses Adele Jahr an. Ja, oder Adele. Ja. Beyoncé hat dieses Jahr, dieses Jahr Lemonade rausgebracht, das aktuelle Album. Und das war ja auch mehr oder weniger ein Konzeptalbum. Die hat dazu zu jedem Lied einen speziellen Clip produziert. Hat das nur als Gesamtalbum erstmal rausgebracht, konntest keine Singles runterladen und so weiter. Genau um diesen Aspekt eigentlich zu pushen, dass sie gesagt hat, ich habe hier da ging es um die Rolle der schwarzen Frau in der Bevölkerung, in der Gesellschaft in Amerika. Und das war wirklich ein Konzeptalbum. Konzeptalbum kannst du auch nur mit Reihenfolge rausbringen. Genau, das so. Und die hat das wirklich probiert. Das Album war aber nicht erfolgreich, wirklich. Also es war okay für ein Beyoncé. Aber waren so ein Konzeptalben jemals erfolgreich gewesen? Ja, gut. Pink Floyd, The Wall oder sowas. Ja, das ist eins der meistverkauften Alben aller Zeiten. Also mal als Beispiel. Ja, also Queen, Bohemian Rhapsody, auch eins der, A Night at the Opera, ja, auch eins der meistverkauften Alben aller Zeiten. Gut, also es gibt schon. Das ist ein Argument. Ja, also, aber ich glaube halt einfach, du musst dir einen Status geschaffen haben, wie eine Beyoncé, dass du überhaupt in der Lage bist, so ein Konzeptalbum zu veröffentlichen, mit den ganzen Visuals und so hinterher. Und so einen Status zu haben, dass eine Plattenfirma überhaupt sagt, macht das, ja? Das glaube ich einfach nicht. Das ist für mich Argumentation, die außer Acht lässt, dass wir einfach mittlerweile im Jahr 2016 sind. Es ist heute so einfach, ja, Musik klar. aufzunehmen, in guter Qualität, ja, so halt, wie du ja, willst. Ja, kriegt halt keiner mit, ja. Das heißt, kriegt halt keiner mit. Wenn keine Promo ist und so, dann... Ach, das ist doch Quatsch, guck dir das an. Es gibt heute mittlerweile Leute, die... Ja, es gibt bestimmt zwei, drei so Grassroot-Dings, die von ganz unten durchmarschiert sind. Das ist immer die Ausnahme. Aber... Du wirst nie den Erfolg in dem der Art irgendwie erreichen, wenn du nicht irgendwie promoted wirst. Das erzähle ich doch. Also das ist ja auch gar nicht mein Argument, aber einfach zu sagen, das kannst du nur mit großem finanziellen Aufwand machen. Nein, stimmt einfach nicht mit großem finanziellen Aufwand, sondern du musst, wenn du unter einem auf einem Musikalbum mit einer gewissen Promo dahinter, wenn du da ein Konzeptalbum veröffentlichen willst, musst du als Künstler schon so einen Namen haben, damit das eine Plattenfirma mitmacht, den du dir geschaffen hast, indem aber du schon vor Erfolg ja, hast. Stopp, das ist ja genau das, was die Jens sagt, du brauchst keine Plattenfirma. Ja, aber dann kriegst du halt keine mit, dann machst du halt ein Konzeptalbum, das merkt halt keine Sau. Okay, ist auch okay. Klar kannst du das. Moment. Ja, Mann! In den 90er Jahren hätte ich dir gesagt, okay, du brauchst eine große Plattenfirma, um sowas machen zu können. Ja? Aber nicht mehr im Jahre 2016. Nein, jetzt, kannst du sowas immer machen. Ja, wir reden aneinander vorbei. Mir geht es um folgenden Punkt. Also, du bist jetzt eine junge Band. Du sagst, ich will mit Musik mein Geld verdienen. Und aber dass diese Aussage ist schon das Problem. Weil so geht niemand daran und sagt, ich werde hauptberuflicher Musikkünstler. Wenn du das machst, das geht einfach nach hinten los. Das ist die Argumentation von Dieter Bohlen. Nein. Sorry, das ist einfach nicht mehr die Zeit. Also sagen wir mal, du bist jetzt schon mal so ganz, hast Musik gemacht, spielst Live-Konzerte und du sagst aber, ich will jetzt ein Plattenlabel. Ich will aber auf einem Label sein, will Musik auch an die größere Masse bekommen. So. Dann wirst du Schwierigkeiten haben, wenn dein erstes Album, was veröffentlicht wird, wenn du sagst, ich mache jetzt ein Konzeptalbum. Ja, aber das ist doch dann nicht mehr dein erstes Album. Wenn du die Entscheidung fällst, dass du mit Musik deinen Lebensunterhalt, deine Miete, deine Familie ernähren willst, dann erstens fängst du dich an, damit ein Konzeptalbum zu machen und zweitens fängst du mit der denke nicht an bei deinem ersten Album, sondern vielleicht bei deinem fünften Album, genau. wenn du ja, merkst, ja. dass du schon gesigned wurdest. Ja, ja eben, genau. Das Weil vorher kannst du gar nicht auf die Idee kommen, überhaupt das meine ich ja. Leben. So ein Konzeptalbum ist nicht, das wirst du nur, du wirst nur in der Lage sein, dass das, erstens musst du dafür eine gewisse... Guck dir doch Judith Holofernes an, die kann das ohne Probleme machen, ohne große Plattenfirma im Hintergrund. Ja, aber trotzdem. Ja, aber wer kauft kein Schwein mehr. Genau. Ja, natürlich, aber das macht doch auch nichts. Naja, das ist halt die Frage, machst du das nur zum Selbstzweck oder willst du Geld damit verdienen? Ne, das sage ich ja also gerade die, eben. Würde, zum Beispiel, die würde wahrscheinlich, die, also die hat jetzt das Glück, dass sie von den Tantiemen von den Wir sind Helden-Alben lebt. Okay, aber die wird nichts mehr, also die, von ihren aktuellen Einnahmen ja, kann sie kein Geld mehr, kann sie nicht mehr überleben. Doch. Ne. Doch. Glaube ich nicht. Doch. Ja, ich glaube schon, die macht halt, eine die kleine macht halt, Clubtour durch die Deutschland macht, macht. Die macht halt nicht mehr, die macht halt nicht mehr 2 Millionen im Jahr, sondern halt nur noch, keine Ahnung, 50.000. Aber da muss man sich doch jetzt auch mal ganz ehrlich, das sind doch einfach andere Zeiten mittlerweile, die wir haben. Wir reden hier doch, schau mal, wenn wir über so Stadientourneen und so reden, da reden wir doch nicht mehr über aktuelle Künstler. Und auch doch nicht mehr über aktuelle Popmusik, sondern da reden wir doch im Grunde genommen über Robbie Tickets, Williams, über um den wieder anzuführen. Entschuldigung, Robbie Williams, da gehen nur 50-jährige Frauen hin. Ja, also scheißegal, wer hingeht, aber du hast trotzdem, das ist ein Künstler, der aktuell Alben rausbringt, der noch nicht so lange im Geschäft ist wie vielleicht die Stones und der trotzdem regelmäßig die Stadien füllt. Ja, also ja, aber für mich ist das ein Künstler von gestern. Ja, der hatte wir mal, 2003 seinen Höhepunkt und nicht 2016. Sagen wir mal, aktuelle Künstler, die Stadien füllen, gibt es nicht. Doch, klar. Andreas Gabayé, so hart es klingt. Fox Rock'n'Roller, ja. Ob man den mag oder nicht. Entschuldigung, Moment. Freiwild. Halt, du hast, ja. Stopp, du hast gerade Künstler gesagt. Das würde ich denen vollkommen abschließen. Ja, nein, Entschuldigung. Du bist aber dann so ist, dann ein ist, Snob. Nein, aber, nein, sorry, aber das ist für mich einfach ein wirklich qualitativ fundamentaler Unterschied. Das sind keine Künstler. Ja, aber zum Beispiel Andreas Gabayé, ich mag den Typ nicht, ich finde den scheiße. Das ist kein Künstler. Nee, gewacht. Der macht seine Musik selbst. Ja, toll, aber der nimmt jedes Mal die gleiche Schablone her. Das ist wie Lemmy von Motorhead. Ja, da klingt einfach jedes Album gleich. Ja, also Lemmy von Motorhead. Freund, du bewegst dich auf ganz dünnem Eis. Jetzt wird es aber gefährlich. Gabalier und Lemmy gleich. Ich setze dich nicht gleich. Ich habe den einen als. Ich hab's schon verstanden. Als Beispiel für den anderen hergenommen. Ja, aber es gibt noch genügend aktuelle Künstler. Taylor Swift hat die erfolgreichste Tour aller Zeiten gespielt. So. Oder wie heißt ja, wie heißt die Dixie hier von Billy Ray Cyrus, die Tochter Miley Cyrus? Miley Cyrus, ja gut. Die, ja, aber die machen doch keine Stadientourneen. Doch. Taylor Swift hat die komplett. Jo, Taylor Swift in Münchner Olympia. Ja, nicht bei uns vielleicht. Ja, die hat in den USA, hat die, glaube ich, 60%. Ja, natürlich macht die da die Ding voll. Weißt du, wie die USA aussieht? Da gibt es alle 500 Kilometer mal eine Stadt. Alter, natürlich macht die Stadien dort voll, weil die halt nicht da in. Die hat auch das Kölner Stadion voll gemacht. Die hat zwei Konzerte in Deutschland gespielt, die waren ausverkauft. Komplett. Ja, genau. Stadion. Weil die gehen halt nur deswegen voll, weil die Leute halt aus 500 Kilometer. Ja, aber das ist doch früher genauso gewesen. Nein, das ist früher nicht so gewesen. Aber ja, weil, es gibt doch keine. Entschuldigung, kann man einfach überhaupt nicht mehr vergleichen. Die Musikindustrie im Jahr 2016 hat nichts damit zu tun, wie du dir 1996 irgendwelche Alben von Jetzt schmeißt du aber zwei Sachen durcheinander. Das eine ist, ich glaube, dass natürlich die Musikabsätze, was die Albenverkaufszahl betrifft, natürlich total rückläufig ist. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Anzahl der Konzertbesucher ist gestiegen. Natürlich. So. Vollkommen. Das heißt, was aber auch damit zu tun haben, dass viele Künstler halt ihr Geld jetzt klar, mittlerweile über Konzerte machen. Ja, verdienen nur noch damit. Nicht ja, überall. Das meine ich ja. Und deshalb, Michael Jackson hat damals auch, ich glaube, 3 Konzerte während der Dangerous Tour gespielt. München, Hamburg, Berlin, das war's. So, und eine Taylor Swift hat heute, ich glaube, dieses Jahr Berlin, Köln und Hamburg gespielt. Ja, so. Nein, also pass auf. Also, und dass eine deutschsprachige Band wie die Beginner natürlich 20 Städte bedient und nicht eine ganze Europa-Tournee vielleicht macht, die... Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass ich einfach glaube, dass wir einfach so vollkommen an der Realität gerade vorbeireden, ja. Das ist eben dieses, wenn wir über Pop reden, nicht das Jahr 1996, in dem wir irgendwie sozialisiert sind in Popmusik. Nee, nicht 1996, können. Muss eigentlich 1986 sagen. Da, ja, war da warst du 6 Jahre alt. Ja, ich sag aber, da war die Musik, da war die Popmusik. Ja, aber schau mal, naja, ganz gut, ehrlich, du bist bei dieser, du landest im Endeffekt, du landest bei der Alterspyramide. Weil zwischen denen, die Trends hätten und denen, die die Kohle reinschaufeln, das sind einfach zwei vollkommen unterschiedliche Personen. Ja, das, genau, also ich glaube, das sind eben zwei Punkte. Es ist einmal das Alter der Rezipienten, ja, und da sind wir einfach raus aus diesem Pop-Ding. Ja. Da würde ich dir recht geben, ja, Haken dran, okay. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, aber ich glaube auch einfach, dass sich dieses ganze Business geändert hat. Ja, da geht es eben nicht mehr darum. Ja, aber du hast doch, wenn du bei der Voice of Germany irgendwie bis oben durchmarschierst, dann sind doch deine Chancen, dass du hinterher Kohlen damit verdienen kannst, bedeuten besser, als wenn du dir einen eigenen YouTube-Kanal einfach bloß eingerichtet hast. Glaube ich eben nicht. Ja, das glaube ich schon. Nein, ich glaube, dass du in Summe mehr Leute mindestens genauso gut Geld verdienen als einer von diesen Voice of Germany, was weiß ich, Schwachsinn, Scheiße. Also wenn du irgendeine Korrelation zwischen Bekanntheitsgrad und Geldverdienen setzen möchtest, dann glaube ich nicht, dass es so ist. Ich glaube, dann musst du, dann hast du, wenn du bei Voice of Germany weit nach oben gekommen bist, wobei ich nicht mal beurteilen kann, ob es ein 15-jähriger Voice of Germany schaut oder bloß die 60-Jährigen. Aber sei es drum. Aber dann sind meines Erachtens die Chancen, dass du damit Geld verdienen kannst, massiv gestiegen. Bei wem war nochmal dieser große, hat sich selber gekauft, Charts-Manipulationskanal? War das Sarah Connor? Wer war das denn nochmal? Ah nee, hier. Wo sie komplett die erste Auflage einmal selber gekauft haben. Ja, genau. Na, das war hier irgendeine von Deutschland sucht den Superstar. Ja, der Punkt ist, und halt einfach, heutzutage kannst du halt einfach auch die Charts manipulieren, genau, weil du brauchst halt einfach. Kaufst du dich 1500 Mal selber und dann bist du Nummer 1 in der Woche. Naja, nicht ganz, aber ich glaube irgendwie, um Nummer 1 in Deutschland zu sein, brauchst du aktuell irgendwie so 15.000 Stück, die du verkaufst in einer Woche. Ist nicht mehr so viel. Also im Grunde genommen sind diese ganzen Metriken vollkommen absurd. Ja, weil das hat einfach nichts mehr mit Realität zu tun. Die Leute kaufen sich keine Musik mehr. Wir brauchen nicht über Alben reden. Seiler und Speer versus Andreas Gabali mit Hulapalu. Seiler und, das ist nämlich genau was in dein Ding irgendwo reinspielen könnte oder auch nicht. Seiler und Speer sind zum Beispiel im Formatradio dauernd gelaufen mit Hans Tamkimst. Obwohl das erst so ein, was über die viralen, das ist halt, ist viral gegangen über das Internet eigentlich ein bisschen, und dann kam es ins Radio. Und das Hula Palu vom Gabalier hast du nie im Radio. Also ich habe es nie im Radio gehört. Hast du das irgendwer im Radio gehört? Nee, Helene Fischer zum Beispiel ist ja auch nie gespielt worden, ja. Außer im Klaberger Radio. Und trotzdem ist es, wenn du schaust, wo jeder dann irgendwie gesagt hat, ja, klar, Wiesnhit und so, Seiler und Speer, Potenzial, und zack, bumm, schießt halt der Gabalier um die Ecke. Und das sind so Sachen, die kannst du auch im Vorhinein nicht berechnen irgendwie. Und ja. Das, egal wie du es machst, du kommst immer irgendwo an den Punkt an, es könnte so kommen oder eben aber ganz anders. Ja. Ich würde jetzt gerne mal mit jemandem reden, der wirklich selber Musik macht. Ich finde es schade, dass der Joe nicht da ist. Ja. Ich hätte mich auf den sehr in dieser Diskussion gefreut. Er wird es zwar wieder nicht hören, aber ich hätte mich auf dich gefreut, ganz ehrlich. Ja. Sollen wir das Thema zumachen oder was? Oder? Weil dann würde ich jetzt noch ein weiteres Bier vorstellen, kurz. Oh, der Kai stellt ein Bier vor. Noch ein weiteres. Da muss ich jetzt kurz zu ausholen. Ich war zwischen Weihnachten und Silvester, waren wir für zwei Übernachtungen in Dresden. War noch nie in Dresden. Ihr wart beide schon in Dresden? Mhm. Schon oft. Ich habe euch ja das Bild auch geschickt. Ich war dann neben dem, sag ich mal, Museumstouren, Sightseeing-Themen war ich in Dresden, waren wir am Abend in der Neustadt. Und die Neustadt ist, kann man so ein bisschen vergleichen, jetzt vielleicht ist ein bisschen übertrieben der Vergleich, aber hat so ein bisschen was für mich so vom Flair wie die Schanze St. Pauli, so ein, oder ja, nicht, ja, wenn St. Pauli, so, die Schanze in, ja, die Schanze in der Albertstraße, in Hamburg, und ja, Luisenstraße und so weiter. Und Da gibt es eben, ist ein bisschen alternativer, viele kleine Läden, viele kleine Bars und so weiter. Und da sind wir tagsüber rumgelaufen und waren dann in so einem Kunsthofpassage, nennt sich das. Da sind wir so rumgelaufen, gab es alles Mögliche und auf einmal, und ich wusste es wirklich nicht, meine Freundin hat gesagt, das hast du doch mit Absicht gemacht. Ich habe gesagt, nee, ehrlich nicht. Standen wir auf einmal vor einem Craft Beer Store. Und der Hopfenkult in Dresden und bin dann rein und dann habe ich jetzt einige Biere mitgebracht. Und am Abend waren wir dann. Nicht der Teufel will, hat er so eine Schubkarte dabei gehabt. Und am Abend, dann sind wir um die Ecke gegangen aus dem Ding raus. 200 Meter links standen wir auf einmal dann vor einem Lokal, das sich dann nannte die Zapfanstalt. Hatte dann leider noch zu, sind wir dann am Abend wieder eingekehrt und haben dann da auch Bier verkostet. Und jetzt habe ich dann in dem Craft Beer Store gab es halt das Gleiche, was du auch im Birwana bekommst, also die Klassiker. Und ich habe dann, aber die hatten ein Regal und da stand Sachsen drauf. Und ich habe jetzt einige Biere mitgebracht aus Sachsen. Ja. Und das erste, was wir jetzt trinken, das habe ich dann an dem Abend, leider in der Zapfanstalt gab es das nicht, trinken jetzt ein Bier, das heißt Vier Vogelpilz, vollhopfig frisch perlender Trinkgenuss. Steht sonst nichts weiter drauf. Doch, Platz für Notizen. Ja, genau. Das fand ich auch ganz lustig. Also du kannst halt Notizen machen. Straightforward Pilz irgendwie. Ja, das würde ich uns jetzt dann mal kredenzen wollen. Auf jeden Fall gibt es da doch dann einige kleinere Brauereien, weil ich hab das auch gesagt, als wir da vor Ort waren. Du hast überall lustigerweise in allen Lokalen gab es einen Augustiner, es gab einen Paulaner. Also es gibt sogar einen Augustiner an der Frauenkirche, ja, da ist, also wo ich gesagt habe, ja, wo ist denn hier das lokale Bier? Gut, man kennt Radeberger, aber die gehören ja auch zu Dr. Oetker, also da ist auch wenig lokaler Flavor vorhanden und deshalb war es dann ganz schön zu sehen, dass es doch auch einige kleinere Brauereien gibt und ja, probieren wir mal das Vier Vogelpilz. Ist auf jeden Fall unfiltriert. Mhm. Für einen Pilz eigentlich ungewöhnlich. Ja. Oh, das riecht aber sehr fruchtig. Ja. Hat so ein bisschen was eigentlich Limo-artiges. Oh. Es riecht wie Radler, du hast vollkommen recht. Das schmeckt auch wie Radler. Vier Vögel haben reingeschifft. Schmeckt wie Radler, oder? Aber das schmeckt nicht wie ein Radler mit Limo, sondern wie ein Radler mit Mineralwasser. Ja. Saures Radler. Ja, aber es hat schon so ein bisschen was so Zitroniges, gell? Ja, es hat, also ich weiß nicht, ob es Zitrone ist, aber es hat was Zitrusartiges. Ich finde es übrigens super, wie wir uns hier so en detail über Geschmacksnuancen von Bieren auslassen und dann Pilz aus einem helles Glas, wo schon zwei andere Bier drin waren. Ja, ich habe immer was, herausgetrunken. Ja. Also, okay, gut. Also, ich habe auch noch Probiergläser da, wenn wir wollen. Ich habe gedacht, jetzt kommt, wir müssen es ja nach deutschem Reinheitsgebot. Siehst du mal, ja. Finde ich sehr interessant für einen Pilz. Erstens unfiltriert, wie wir gerade schon gesagt haben. Dann hat es echt eine Radlernote. Muss ein Hopfen liegen, ne? Ja, aber es steht leider nicht drauf, was für ein Hopfen, nee. Oder? Also, aber es hat eine. Also für einen Pilz, erstens finde ich sehr. Das Gegenteil von herb. Ja. Wäre das Adjektiv, nach dem ich suche. Süßlich. Nee, ist es eben nicht. Es ist nicht süßlich. Aber es ist halt auch nicht dieses hopfig-herbe irgendwie. Also nicht bitter. Eher neutral, sag ich jetzt mal, von der Bitterness her. Und circa 33 Ibu. Ein halb. Ein Drittel. Ja, genau. Und es hat auch für einen Pilz, finde ich, dieses Fruchtige, das hast du beim Pilz eigentlich nie. Nee. Also wenn du mal so diese klassischen toll. Pilze nimmst, so was also ich. Richtig gut. Ganz ehrlich, ich stehe ja total auf solche Pilze. Auf solche Biere. Mhm. Weißt du, wo der Geschmack nicht durch Zusatz kommt, sondern also nicht durch das schmeckt wie es riecht wie Radler und dann kommt es in deinen Mund und schmeckt so Anklang an Radler, aber es ist ein also mit Pilz Vollpilz. Hat das Ding nichts zu tun, finde ich gar nicht. Total geil. Also finde ich auch extrem gut. Also das davor, wollte ich noch vorher noch sagen, ja, das Brauerei Berger. Das war ja eins nach bester Biskwa-Manier, eins, wo du dir so 8 halbe reinstellen kannst. Ja, das war so also richtig suffiges, ja. Und weg. Mhm. Aber auch gut, ja. Und bei Pilz, um da jetzt den Bogen zu kriegen. Heiß aber gut. Bei Pilz kann ich normalerweise, Pilz ist bei mir wenn es nicht so ein Wischiwaschi-Pilz wie Becks ist, dann ist das nichts, wo ich jetzt irgendwie sage, da kann ich jetzt mehr wie 3 Pilze irgendwie trinken. Aber das hier wäre jetzt eins, wo ich jetzt sagen würde, da totales Sommerbier. Gehen, ja. Ja. Echt sehr, sehr süffig und sehr gut, ja. Gut. Kannst du schöne Schwedenmaß machen. Was ist denn eine Schwedenmaß? Ja, ich nenne das immer die Schwedenmaß, wenn du Pilz mit Limo quasi hast. Ah, okay. Mhm. Ich kenne ja einen Radler mit Sprite auch noch, was ich sehr abstoßend finde. Ja, das ist irgendwie. Das wird aber in Westfalen viel getrunken. Ja, was sonst denn? Ganz ehrlich, das wird fast überall getrunken, weil die halt einfach keine Zitronenlimo haben. Ich glaube, die Zitronenlimo-Kultur, die ist deutschlandweit wahrscheinlich gar nicht so weit verbreitet. Das Weißwurst-Äquator ist sehr selten anzutreffen. Also wir hatten zum Beispiel in dem Laden, wo ich gearbeitet habe, also das war dann Hessen, hatten wir immer normale Zitronenlimo. Mhm. Einfach, weil die auch billiger ist als Sprite. Mhm. Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber irgendwie. Libella. Nee, ich glaube von Selters gab es auch eine Limo. Mhm. Also. Mhm. Ja. Kai, hast du noch ein Thema, das du... Nee, du darfst immer noch. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt am besten motiviere. Ich versuch's mal. Wir sind voll motiviert, schau uns doch an. Ja. Aber ich muss ja auch dem Hörer klar machen, dass ich jetzt auch ein Thema für den Jahresrückblick 2016 bringen möchte, was ein Nichts Bezug mit zu 2016. Doch, es muss was mit 2016 zu tun haben, das war mir ja schon wichtig. Ich glaube, jetzt bei den gestorbenen Künstlern ist das ja klar geworden. Für mich persönlich war 2016 tatsächlich geprägt von diesen ganzen politischen Prozessen, die sich so materialisiert haben. Ja, also Brexit, Trump, Peace-Partei in Polen, AfD, Pegida, tralala. Das hat sich irgendwie aus 2015 dann 2016 irgendwie so etabliert. Und ich habe einen Großteil des Jahres gegrübelt, wieso, weshalb und warum und wie kann das alles sein und warum kann ich irgendwie die Welt nicht mehr so einschätzen und was läuft da anders, als ich bisher dachte. Und ich habe ja schon in der letzten Folge so ein bisschen versucht, da mal so einen alternativen, aber für mich sehr, sehr sinnigen, Erklärbär-Artikel mal zu platzieren. Und jetzt habe ich tatsächlich einen Podcast gefunden, wo jemand, den ich sehr schätze, nämlich Malte Welding, der ist Kolumnist und Drehbuchautor, das mal zusammenfasst, warum eigentlich so viel in der Welt passiert, was man als liberaler Mensch vielleicht nicht so ganz nachvollziehen kann. Und wir müssen uns jetzt einfach mal 4 Minuten Geduld nehmen. Ich spiele das jetzt mal ein und dann können wir ja mal drüber diskutieren. Dieser Moralphilosoph, dieser Jonathan Haidt, der empfiehlt ja für die politische Debatte, erstmal zu verstehen, dass der andere nicht aus einer bösen Haltung macht. Was ich eben über Kinder gesagt habe, dass sie egoistisch sind. Jeder Mensch sind, hat grundsätzlich gute Absichten. Gute Absichten. So. Das heißt, und ein interessantes Beispiel mag auch sein, dass ich das schon mal gesagt habe, ist, dass Kinder können unterscheiden, dass die Regel, wir müssen gelbe T-Shirts tragen, eine andere Gewichtung hat als die Regel, wir dürfen Kinder nicht von der Schaukel runterschubsen. Mhm. Jetzt gehst du mit diesen Regeln um und guckst, wie das international aussieht, zum Beispiel Essensverbote. Und dann hast du in Indien wird das wenn eine Witwe Rindfleisch isst, wird das so gesehen, wie wenn wir jemanden töten oder Körperverletzung machen. Und zwar ist, wenn das Glaubenssystem dir halt wirklich sagt, dann wird das Karma des verstorbenen Mannes schlecht und der kommt statt in eine höhere Reinkarnationsstufe in eine niedrigere, dann macht die was ganz Schlimmes, ja, wenn sie das ist. Wenn du glaubst, dass das Heil der ganzen Gemeinde davon abhängt, dass alle Frauen enthaltsam sind, ist, dass jemand mit jemandem schläft, was objektiv schlimm ist. Wenn du glaubst, dass Hillary Clinton Stab einen Kinderschänderring unterhält, in der Pizzeria. Dadurch, dass ich dieses entstehen konnte, es war halt tatsächlich, ich glaube, es fing an mit diesem Cheese Pizza ist ja so eine Szene aus oder beziehungsweise ein Internetausflug für Child Pornography irgendwie so, ne? Und dann haben die sich relativ häufig oder was weiß ich, wie häufig in Tausenden von Mails über Cheese Pizza oder über Pizza und da bringst du Pizza mit, super Pizza oder hey, da sind Kinder zur Unterhaltung und wir haben Pool, so Geschichten. Und wenn du das, ne, zusammen und wie gesagt, war schwer auseinanderzuhalten, ob da manche getrollt haben, um es anzufeuern, aber manche werden das so gesehen haben. Mhm. Es haben legitim viele Leute dieses von Abramowitsch, von dieser Performance-Künstlerin, dieses Blood Cooking oder sowas, oder wie hieß es? Spiritual Cooking. Da ging es um mit Körperflüssigkeit kochen, was übrigens ganz interessant war, in der die Demokratische Partei musste dir wahrscheinlich in den urbanen Eliten vorstellen, wie Teile hier der Grünen, ne? Du gehst auf Performance-Kunst, du guckst dir moderne Kunst. Und es ist ja, du kannst ja auch problemlos im Schweiger-Film so tun, als wäre jede Form von moderner Kunst eigentlich im Grunde nur Betrug und Abzockerei oder sonst was, ne? Also, das heißt, die kulturelle Barriere zwischen, da macht jemand Performance-Kunst zu jemandem, der ein Jesusbild bei sich hängen hat, führt im nächsten Schritt dazu, dass diese Performance-Kunst ist ein satanistisches Ritual. Ja. So, und dieses satanistische Ritual zu verhindern für jemanden, der legitim und authentisch an Jesus Christus als seinen Erlöser glaubt, ist für den halt wie verhindern, dass wie du verhindern würdest, dass Nazis an die Regierung kommen oder ja. Das ist genau wie wenn du Veganismus ins Extrem denkst, ist ja jede Berührung. Ich arbeite jetzt gerade viel zusammen mit jemandem, der Veganer ist und ich habe echt am Anfang gefragt, ist es für dich okay, wenn ich in deiner Gegenwart Fleisch esse? Weil aus seiner Sicht ist es so, als würde ich ein Kind ficken. Ja. Also das ja. Aber der kann es halt irgendwie trennen, der hat es in seinem Kopf einfach komplett separiert, aber viele machen das halt nicht so und die legitime Überzeugung ist halt von jemandem der AfD-Welt ist nämlich glaube ich nicht, ich bin benachteiligt und ich hasse alles, was besser ist als so wie du es erklärst, sondern mehr wir haben hier ein Recht auf Heimat und hier kommen jetzt und Merkel eine Verschwörungstheorie über Soros ist, die Juden wollen die Rassen mischen und sich und Weltfrieden dadurch etablieren und sich als Führungselite. Du denkst, ja. Das ist das Schlimmste, womit der Weltfrieden und Rassen. Okay. Nehme ich. Das wird kein Ding. Fänd ich okay. Nein, aber du hast hier dein Leben, du hast hier dein Bier und deine Fußballverein und dein Weihnachtsfest und die wollen das verhindern. Ne? Und man, klar, ich frage mich auch, wie groß muss der in der Population der Anteil von verschleierten Frauen sein, bis nicht verschleierte Frauen sich unwohl fühlen und sich, ne? Also ich glaube, manche dieser Ansprüche haben eine gewisse Berechtigung zu sagen, okay, wir wollen gerne irgendwie Teile dieser Kultur, was auch immer das ist, wie du das definieren willst in Deutschland, was ist unsere Kultur überhaupt, erhalten. Aber da kommen dann Angstfantasien zu, aber dieses grundsätzliche, jemand kommt hier hin, will was, will dann so leben, wie er will, fängt Schlägerei im Schwimmbad an oder fährt LKWs in Dings, ist, glaube ich, eine Angst, die von denen nicht böse gemeint ist, sondern so empfunden. So, das war jetzt total wir. Ich versuche das mal zusammen. Ich habe die Folge übrigens auch zum großen Teil schon gehört. Ja. Okay, ja. Also die Grundthese ist, kein Mensch macht das, was er macht, aus negativer Motivation heraus, sondern immer aus positiver Motivation. Also jeder Mensch tut das, was er tut, in dem Denken, dass das Richtige ist. Dass es das Richtige ist, in seinem moralischen Wertesystem. Mhm. Ja? Und für mich hat so ein bisschen Klick gemacht in 2016, dass ich diese gut-böse Ambivalenz versucht habe, für mich nicht mehr so gelten zu lassen. Also eben nicht zu denken, das ist das böse Menschen, die wollen anderen Leuten irgendwie was auswischen oder andere Leute bestrafen aus so einer Bestrafens- oder ich hau dir eine rein oder ich finde dich scheiße Logik, sondern wirklich aus so einem moralischen das ist moralisch Gebotentum, ja. Und das ist für mich ehrlich gesagt so ein bisschen die Quintessenz für mich persönlich aus 2016, dass es eben dieses Gut-Böse eigentlich nicht gibt, sondern jeder handelt so, wie er handelt, eben nach bestem Wissen und Gewissen, dass das schon gut ist, was er tut. Gut für sein Empfinden praktisch. Ja, ich glaube vor also allen Dingen... gut für ihn selbst oder gut für, also gut in dem Sinne, dass... Nein, ich glaube, es gibt halt einfach keinen Unterschied, oder es gibt kein Objektiv. Das ist... Nee, was ich damit sagen will, handelt er, weil er glaubt, dass er da einen positiven Mehrwert draus generiert für sich selbst oder dass er glaubt, dass das Richtige ist für die Gesellschaft. Moralisch das Richtige ist. Aber das Richtige. Was ich mich jetzt schon in diesem Zusammenhang frage, ist, weil meines Erachtens eine Moralvorstellung ja nicht von heute auf morgen kommt, sondern die kriegst du ja im Regelfall über dein ganzes bisheriges Leben in irgendeiner Art und Weise so mehr oder weniger entweder von außen eingetrichtert oder du hast sie für dich selbst irgendwie festgestellt. Das ist nichts, was du dir von heute auf morgen bildest. Die Frage ist, warum manifestiert sich das im Moment so? Und zwar nicht bloß deutschlandweit, sondern europaweit oder weltweit. Was genau meinst du mit das manifestiert sich so? Naja, also du hast ja schon, sag jetzt mal, also ich habe schon das Gefühl, dass sich so über die Gesamtbevölkerung drüber so langsam mehr oder weniger gewisse Dinge, die einfach, also zum einen per se irgendwie jahrelang tabu waren, auf einmal keine Tabus mehr sind, nämlich, sag jetzt mal, also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass gerade 2016 schon nochmal die Fremdenhetze nochmal ein Stück nach oben gegangen ist. Und das finde ich interessant, weil, also das glaube ich auch, aber ich glaube, dass die meisten Leute, oder ich glaube, man muss nochmal unterscheiden zwischen wirklich den Nazis, die gegen Fremde hetzen, und AfD-Wählern. Ja. Und da glaube ich, kommen wir dann wieder in so ein Medienthema. Und ich glaube aber, dass zum Beispiel der typische AfD-Wähler gar nicht AfD wählt, um irgendwie den Flüchtlingen eins auszuwählen, sondern um den linksversifften Gutmenschen eins auszuwischen. Ja, bin ich vielleicht schon grundsätzlich Ich glaube, die hassen uns mehr als die Flüchtlinge. Ja, das ist ja in Ordnung. Nein, ist nicht in Ordnung, aber trotzdem muss ich auch hergehen und sagen, es gibt in deren Reihen auch Nazis. Und wenn ich mit Nazis marschiere, bin ich ein Nazi. Oder ich positioniere mich klar gegen Nazis und trotzdem gegen diesen linksversifften, grün-konservativen Marxisten. Ich fand das ganz interessant, weil Malte Welding dieses Beispiel gebracht hat von Witwen in Indien, die während der Trauerperiode mit anderen Männern schlafen und dann von ihrem Dorf gesteinigt werden. Weil sozusagen der hinduistische Glaube es nahelegt, dass deswegen irgendwie 7 Jahre schlechte Ernte gibt und dann irgendwie die Leute dadurch sterben. Das ist objektiv gesehen überhaupt nicht tragbar. Aber in deren moralischen Wertesystem geht es gar nicht darum, ob du irgendwas objektivierst oder tragbar nachweisen kannst oder so. Ja? Und ich glaube auch, dass immer dieses Argumentieren mit dieser Xenophobie gegenüber Pegida und AfD-Wählern einfach nicht, das ist nicht... Nein, nochmal, ich versuche da auch, das nicht zwangsläufig, es fällt mir schwer, aber ich versuche es, nicht zwangsläufig über einen Kamm zu scheren. Und mir ist auch, keine Ahnung, dass sich nicht jeder Parteianhänger weder bei der AfD noch bei den Grünen noch bei den Linken oder wie auch immer für das komplette Parteiprogramm interessiert oder da dahinter steht, dann wärst du ja der quasi Max-Muster-Linken-Wähler oder wie auch immer. Aber trotzdem muss ich irgendwo den Anspruch doch auch haben, dass ich, sag jetzt mal, also keine Ahnung, das ist natürlich meine persönliche Sichtweise. Wir haben doch vor kurzem bei, das ist für mich einfach, es gibt gewisse vollkommene Ausschlusskriterien, was für mich Personen oder Personengruppen einfach de facto nicht wählbar machen. Das können einzelne Aspekte sein. Ja, und das, wenn ich in meinen Reihen, also, aber gut, okay, das ist halt so, weiß ich nicht, wenn ich Nazis in meinen Reihen toleriere, dann war's das halt. Naja gut, jetzt bist du halt besonders nazikritisch. Ja, das sind halt andere Leute nicht. Ja, und die, für die ist es halt dann wichtig, dass man irgendwie den etablierten politischen Eliten eins auswischt. Aber nochmal zurück auf die Grundthese. Also die Grundthese von dem Malte war zu sagen, okay, jeder handelt intrinsisch aus der Motivation raus, dass er glaubt, dass das, was er tut oder sein was er will, moralischer Kompass was sagt ihm, dass das es richtiges Handeln oder richtiges Handeln ist. Ja. Also es gibt, das ist ja so ein bisschen basierend auf der Philosophie von Hannah Arendt. Ja? Mhm. Also die wie heißt das? Blablabla des Bösen. Die Achse des Bösen. Nee, ich weiß, was du meinst. Die Banalität des Bösen. Ja. Ja. Also auch die Nazis waren, und zwar auch die knallharten Mega-Nazis, ja, die im Grunde genommen organisiert, also hier Eichmann-Prozess, ja, die waren einfach davon überzeugt, dass sie das moralisch korrekt handeln. Ja, ja. Und in ihrem Moralsystem war das wahrscheinlich auch korrekt und in Ordnung. Und es ist nicht so, dass das alles Monster sind und Monster waren, sondern es ist tatsächlich, es ist im Grunde genommen einfach nur ein verqueres Wertesystem aus meiner Sicht. Ja. Mir geht's auch nicht um die. Also mir geht's eher um diese, ich bin ja kein Nazi-Aber-Typen. Das ist halt dieses, keine Ahnung, wenn ich Nazi bin und dann sage ich, okay, ich bin Nazi und haut mir ab mit den Negern und weiß der Geier was. Die Leute sind für mich persönlich sowieso schon jenseits irgendeiner Kurierbarkeit. Mhm. Aber diejenigen, die sich halt... Ja, aber wo fängt es denn an, wo bei dir die Kurierbarkeit aufhört? Das ist ja interessant. Also ich meine, da weißt du, da kann man ja drüber verhandeln. Ich will die Leute nicht zwangsläufig kurieren. Was ich bloß sage, ist... Du nicht mehr kurierbar bist. Wo fängst du an, dass du sagst, okay, das ist einfach, da sind einfach Grenzen überschritten. Also ich meine, du musst ja auch irgendwo deine Grenze ziehen, dass du sagst, okay... Ja gut, meine persönlichen Grenzen liegen bei Xenophobie und Homophobie. Das ja, aber halt wo fängt die an bei dir? Wo fängt bei dir Xenophobie an? Wann ist jemand für dich wirklich ein Rechter? Das sind doch im Grunde genommen auch nicht klar abgrenzbare Definitionen und genauso ist das halt für einen, sag ich mal, den AfD-Wähler eine nicht mehr klar durchführbare Definition, wann jemand Nazi ist oder wann man halt einfach nur mal ein bisschen die Wahrheit halt mal ausspricht. Ja, also ich habe da vielleicht eine kleine Anekdote. Weihnachten heim gewesen und dann im erweiteten Freundeskreis, wir jetzt mal nicht auf die Details eingehen, mit einem Familienmitglied so ein bisschen eine Diskussion gehabt. Genau zu dem Thema. Es ging darum, Situation in Frankfurt aktuell. Insbesondere, wenn du Berufspendler bist und den Frankfurter Hauptbahnhof frequentierst und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt. Ist es wohl mittlerweile so, ich habe das dann im Nachgang nochmal nachgelesen, weil ich das irgendwie, also Frankfurter Hauptbahnhof war schon immer dafür berühmt, sehr viel drogenabhängige Fixer, die da rumgelaufen sind, gewisse Drogenhandel, der da vorhanden ist. Und das muss wohl sehr stark zugenommen haben. Gibt es auch entsprechende Artikel in der FAZ und so weiter, dass mittlerweile eine Situation wohl eingekehrt ist, dass in der B-Ebene vom Hauptbahnhof eigentlich diese dominiert wird von angeblich Flüchtlingen aus Syrien und aus arabischen Ländern, die da halt Drogen dealen. So war dann der Tenor in der Diskussion. Ich habe gesagt, wie ist das begründet? Warum Syrien? Also woher weißt du das? Kann man rausziehen, eigentlich Araber, okay, wo auch immer her. Aber die Diskussion ging letztlich darum, ja, es kann ja wohl nicht sein, dass hier die ganzen Flüchtlinge herkommen und jetzt hier Drogenhandel betreiben und ich als Frau bzw. als Mann mich da bedroht fühlen muss und da muss doch mal jetzt eingegriffen werden und was soll denn das alles und so weiter. Und wir dann auch in so eine Diskussion reingekommen sind, wo ich gesagt habe, alles okay, was du jetzt, also ist nicht okay, was du hier sagst, ja. Natürlich muss irgendwie offensiver Drogenhandel und Belästigung von Leuten etc. muss bestraft werden. Und dann ist es egal, ob der Typ aus Deutschland kommt, aus Sachsen, aus Berlin, aus der Türkei. Oder aus Damaskus. Wo auch immer her, scheißegal, ja. Mhm. Und dann ging es, weil die Diskussion ging dann so weiter, ja, und wie die sich aufführen in öffentlichen Verkehrsmitteln und schreien alles rum und bla bla bla. Und da habe ich auch so gemerkt, so, also das war so eine Grundsatzdiskussion und so, der Tenor, auf den das hier nachher hinausgelaufen ist, war so, hey, wir sind hier in Deutschland, wir haben hier gewisse Vorstellungen und warum, für was brauchen wir die hier? Und da habe ich gesagt, sag mal, darum geht es doch gar nicht, weil was haben wir davon, dass die herkommen? Da habe ich gesagt, wir haben davon gar nichts. Das Einzige, warum wir das machen, ist Menschlichkeit und anderen Menschen helfen. Darum machen wir das. Ja? Wir haben gar nichts davon, das ist natürlich falsch, weil wir schon auch eine Überalterung der Bevölkerung haben, ja, die wir irgendwie ausgleichen müssen. Okay, aber, ja, aber, also sagen wir mal jetzt, unmittelbar, was haben wir da für einen wirtschaftlichen Benefit von? Gar keinen. Egal, darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Es geht darum, da sind Menschen in Not und selbst. Was haben wir für einen wirtschaftlichen Benefit von Rentnern? Ja, eben, genau, gar keinen. Ja, und das, weißt du, aber da war auch, ja. Und diese Diskussion, da ging es auch darum, ich habe nichts, ich will kein AfD, also er hat gesagt, ich will kein AfD, ich habe damit nichts am Hut und so, aber das kann ja wohl nicht sein, dass man sich als Frau, also ging dann auch um die Partnerin und so weiter und die ist dann wohl da auch bedroht worden, die stand am Geldautomat und ist dann irgendwie auch angesprochen worden wegen Drogen und bla. Und seine Argumentation war, hey, ihr lasst euch leicht sagen, du sitzt da in München im Paradies und ihr hier auf dem Land und ihr wisst ja gar nicht, wie das ist. Und die, wenn du mal selbst damit konfrontiert bist, dann denkst du anders. Sag ich, d'accord, ja, also ich habe damit nichts, ich bin da, ich habe von der Flüchtlingswelle unmittelbare persönliche Auswirkung, zero, gar nichts, nichts. Ich spüre das null. Für mich hat sich nichts verändert, gar nichts. Ja, so. Natürlich lässt sich es dann leicht reden, sagen, wir müssen den Leuten helfen und so weiter. Aber für mich ist das so eine Grundsatzdiskussion, weil ich habe gesagt, mit welchem Anspruch, also ich habe das dann irgendwann abgebrochen, weil es hat nichts gebracht, das da am Weihnachtstisch das da zu Ende zu diskutieren, ja. Aber es ging nachher, dann hast du wieder gemerkt, auch da vollkommen aus einer eigenen Moralvorstellung heraus, vollkommen davon überzeugt, dass das, was argumentiert wird, dass das richtig ist. Und einfach auch so, ja, wir sind hier in Deutschland und ich bin deutsch und wir haben halt hier gewisse Regeln und daran wird sich gehalten und bla bla bla. Also so auch nicht böswillig, aber einfach auch, nee, aus der Überzeugung, genau, heraus, hey, das, ja, wir sind doch hier in Deutschland, so, also das ist doch so richtig und wir müssen daran uns denken und so. Auch aus dieser Nationalstaatsdenke noch, wo ich gesagt habe, hey, verabschiede dich mal von irgendwie Nationalstaaten. Wir leben hier in der EU und ich sehe mich nicht mehr, also klar sehe ich mich irgendwo als Deutscher, aber nicht mehr, also ich definiere mich nicht darüber, dass ich Deutscher bin. Das ist ja die Diskussion, die wir das letzte Mal hatten. Wo also hast du auch gemerkt, er kam aus dieser einen Ecke, so, ich definiere mich darüber, dass ich deutsch bin. Und ich sage, hey, wenn wir jetzt hier bei Flüchtlinge aufnehmen und wir müssen sehen, dass die EU erhalten bleibt, weil das Größte, was wir daran gewonnen haben, ist halt, dass wir seit 70 Jahren Frieden haben. Ja, das ist und sobald wir wieder anfangen, in so Nationalstaaten-Denke reinzukommen und uns abzuschätzen, dann ist nur wieder eine Frage der Zeit, bis Krieg ausbricht. Ja, das haben die alles, also was ich damit sagen will, ich glaube, ich habe das selbst, das, was der Malte da in dem Podcast mit dem Holgi diskutiert hat, kann ich vollkommen nachvollziehen Und ich habe das gerade wieder selbst gemerkt in dieser Diskussion, dass genau das ist, dass es häufig so ist, dass die Leute, die eine andere Meinung vertreten, wo du oder ich oder der Wastel sagen, ey, ihr habt ja wohl total einen an der Waffel, dass die das nicht vertreten, weil sie irgendwie sagen, jetzt hauen wir mal hier richtig auf die Kacke, sondern wirklich zu dem Großteil wirklich aus Überzeugung, dass das Richtige ist. Naja, sagen wir mal fair und ehrlich, das ist genau das, was wir auch tun. Also ja, ist, genau. Ist, ja, richtig. Klar, wir genau. sind ja genauso, das, genau, wir sind ja genauso drauf. Ja. Eigentlich ja, musst eben, du, wenn klar. du wenn du in politische Diskussionen trittst, musst du eigentlich mit dieser Prämisse reingehen, dass die moralische Argumentation kann es nicht sein. Ja? Du kannst nicht über Moral diskutieren. Das geht nicht. Die große Frage ist, ob wir uns im Moment nicht einfach im Prinzip ein bisschen auch darüber aufregen und echauffieren, dass wir auf einmal wieder gefordert sind, unsere Werte zu verteidigen. Also wir als, sag jetzt mal, eher weltoffen liberal gestimmte Bürger. Und das war halt jetzt einfach, sag jetzt mal, vielleicht in den 50ern und Anfang der 60er nichts, aber spätestens. Auch noch in den 80ern nicht, ne? Ja, ich glaube schon, dass seit den. Die Welt, glaube ich, war in den 80ern schon ziemlich eng. Aber ich glaube, ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass schon das eher so seit den 70ern, vielleicht späte 60er, 70er, ja, dass du schon so ein mehr oder weniger gesamtgesellschaftlichen Konsens über viele Punkte gehabt hast. Der ich glaube, diese Konfrontation hast du immer gehabt. Das waren die 68er und so weiter. was ich halt interessant fand, auch in der Folge, ich habe die noch nicht ganz zu Ende gehört, die der Jens eben angespielt hat. Da, Jens, du erinnerst dich vielleicht, da ging es ja auch darum, auch um AfD und so weiter. Und da ging es ja darum, dass eigentlich ein Grund, warum das mit der AfD halt so aufgekommen ist, eben, dass halt die CSU und die CDU nicht mehr so ganz diese rechte Seite bedienen, wie sie das vielleicht, also nicht mehr so klar rechts sind, wie sie das in den 80er waren unter Helmut Kohl oder unter, noch schlimmer, unter Franz Josef Strauß, ja. Und da war ja auch die These, dass aber dieser Gedanke dieser europäischen Integration und so weiter und der Kohl in der CDU viel stärker ausgeprägt war. Also der auch schon immer, und der Strauß, also Strauß weiß ich nicht genau, das wisst ihr vielleicht besser, dass die ja auch immer diesen europäischen Gedanken sehr stark gefördert haben, ja, wo jetzt, sage ich mal, jetzt und das auch nie geduldet haben, dass da in der Partei praktisch dass da Stimmen gibt, die das nicht mehr wollen, ja, wo jetzt heute halt sich dann in der AfD sammelt, ja. Also nun war halt Europa in den 80er Jahren und auch noch in den frühen 90er Jahren war halt Zentraleuropa. Ja, klar. Ja, und nicht Rumänien, Türkei-Beitritt und all so Zeugs. Ja. Das ist schon auch noch mal ein anderer Begriff. Du hast halt da über Deutschland, Benelux, Frankreich, Spanien, vielleicht Italien und England. Die Italiener waren die Bad Boys, ja. Ja. So. Ja, also mich würde zum Beispiel in diesem Gesamtdings, also aktuell vielleicht mehr noch denn je, mich hätte das immer interessiert, wenn die CDU einfach mal hergegangen wäre und dem Seehofer oder wem auch immer von der CSU einfach mal den Stinkefinger gezeigt hätte und gesagt hätte, weißt du was, leck uns am Arsch, wir treten jetzt in Bayern selber an. Und da hätte mich das Ergebnis einfach so mal so, weil es gibt und anhand dieses Ausschlusskriteriums hätte es zumindest oder gäbe es wahrscheinlich durchaus auch Argumente für mich, die CDU als wählbar zu bezeichnen, wohingegen das die CSU aufgrund diverser Aussagen oder Richtungsvorgaben oder wie auch immer einfach de facto nicht ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige in Bayern bin, dem es Nein, ich glaube, da gibt es schon eine große Anzahl an Leuten. Und meines Erachtens nutzt der Seehofer nutzt halt einfach diese Position gnadenlos aus, indem er halt, der weiß ganz genau, natürlich wird diese Obergrenze kommen, auf die eine oder andere Art und Weise. Die ist doch faktisch schon da. Weil, ja, und also beziehungsweise faktisch gibt es eigentlich Es wird dann halt keine Heißung. Grundsätzlich sollte man von einer Obergrenze ausgehen, die aber in schwerwiegenden Ausnahmefällen dann durchbrochen wird. Im Endeffekt sagt er, die CSU hat die Obergrenze gefordert und deswegen ist die Obergrenze dann auch gegangen. Ja. Und wenn wenn Merkel einigermaßen die AfD klein halten will, glaube ich, wird sie auch ganz knallhart darauf verweisen können, dass im Grunde genommen sie eine für die Konservativen erfolgreiche Flüchtlingspolitik betrieben hat, ja. Ich meine, sie stellt sich jetzt immer dar als die große humanistische Mutti Deutschlands, aber ich meine, faktisch haben wir zwischen Syrien und der Türkei mit EU-Geldern eine Grenze eingezogen, und zwar à la Berliner Mauer und Todesstreifen mit Selbstschuss und allem, in Anlagen und allem Pipapo. Es gibt heute wahrscheinlich doch deutlich weniger als vor ein oder zwei Jahren für Flüchtlinge aus Nordafrika und dem Nahen Osten eigentlich keine Möglichkeit, legal in die EU zu kommen, ja. Naja. Ein weiterer Punkt, der sich aus diesem ganzen, für mich Auflösen von Gut und Böse oder Verschwimmen von Gut und Böse ergibt, ist auch, dass ich meinen Medienkonsum in 2016 komplett geändert habe. Ich schaue keine Nachrichten mehr, weil ich finde, dass Nachrichten unglaublich mit diesem Gut-Böse-Ambivalenz, die Pol argumentieren. Ich muss mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Hast du dir das, von mir aus Silvester 2015-16 für 2016 vorgenommen, das so zu tun, oder hat sich das einfach entwickelt? Nee, es hat sich tatsächlich entwickelt und ich habe auch viele Sachen gelesen. Unter anderem beispielsweise ein Buch, das heißt Die granulare Gesellschaft. Da waren wir vorhin auch bei dem Pop-Ding da irgendwie dran. Und auch zwei, drei gute Podcasts zu dem Thema. Wo ich dann einfach gesehen habe, okay, diese Medienkritik, die häufig gebracht wird, auch von Rechten, ja, also so Lügenpresse-Argumentation, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, also für mich ist das eine total valide Argumentation. Ich würde jetzt nicht alle als Lügenpresse beschimpfen, so wie es immer genannt wird, aber ich finde schon, dass wir eine sehr, sehr unausgeglichene Berichterstattung gerade in diesen Mainstream-Medien haben. Ja? Guck dir nur an, wie Putin versus Obama in Syrien dargestellt wird. Ja. Und also ich mag diese Regierungslinie mag ich mir nicht mehr antun. Das heißt, ich schaue keine Tagesschau mehr, ich schaue nicht mehr ZDF heute, kein Heute-Journal, kein Tagesthemen mehr. Ja, aber du wirst dich ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise über Tagesgeschehen bilden. Ich versuche das nicht mehr zu machen. Ja, aber du versuchst nicht, du wirst dich ja trotz. In irgendeiner Art und Weise musst du ja deine Informationen dann herkriegen. Also ich brauche einfach keine tagesaktuellen Informationen zu Sachen mehr. Das bringt einfach überhaupt nichts. Was bringt es dir, wenn du am gleichen Abend, wo dieser LKW über diesen Berliner Weihnachtsmarkt fährt, was bringt dir diese tagesaktuelle Berichterstattung? Gar nichts, nada. Kein Mehrwert, kein Erkenntnis. Ja, was ist deine These jetzt? Du sagst, du konsumierst keine Massenmedien mehr. Nein, es ist nicht mehr so, dass ich keine Massenmedien oder keine Nachrichten mehr konsumiere. Ich versuche, keine Nachrichten mehr zu konsumieren. Ich will nicht sagen, dass ich das immer schaffe. Aber das heißt, du liest auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Zeit. Ich lese keine Zeitung mehr. Ich versuche, möglichst viele Bücher zu lesen und ich versuche, möglichst viele Podcasts zu hören. Deutschlandfunk Hintergrund beispielsweise ist ein sehr, sehr gutes Format. Und tatsächlich die meisten tagesaktuellen Sachen, die sind nicht relevant. Die sind 5 Tage später schon wieder vollkommen egal. Einfach damit du in deiner Meinungsfindung nicht beeinflusst wirst, oder was war? Nee, weil einfach nicht berichtet wird über relevante Informationen, sondern wenn du dir mal Nachrichten anschaust, das ist Emotion, die da vermittelt wird. Ja? Oder wenn du dir die Bundespressekonferenz anschaust, da wird nicht über Zusammenhänge diskutiert, da wird nicht darüber diskutiert, wie man Sachen besser machen kann oder am Inhalt irgendwie was ändern kann, sondern da wird tagesaktuelles Bauchgefühl hochgespült und das brauche ich nicht. Ja, okay, aber das, du sagst halt, dich interessiert es überhaupt nicht mehr? Nein, es ist vor allen Dingen nicht relevant für den Lauf der Welt. Ja, aber das, ich finde schon, dass da irgendwie du zwei unterschiedliche Punkte dahingehend, dass du dir schon, dass du halt von mir aus eine Woche später die ganze Geschichte aufgearbeitet, gut lies recherchiert der, und so. Lies sie in der Wikipedia nach, das ist das beste Nachrichtenmedium. Aber trotzdem kann ich mir jetzt so einen generellen Verlust am Tagesgeschehen irgendwie, kann ich mir nicht so vorstellen. Ja, aber welches Tagesgeschehen? Ja, keine Ahnung, es geht darüber, dass irgendjemand im Bundeswirtschaftsministerium lanciert ist, so Spiegel Online auf der vierten Seite mal jemand schreibt, dass irgendwie das Kindergeld um 4 Euro erhöht wird. Sorry, das ist keine relevante Nachricht für mich. Ja, aber keine Ahnung, aktuell von mir aus den Ausgang der US-Wahlen. Also da will ich ja nicht gut, erst aber vier da muss Tage ich, später. Aber da muss ich eben keine Nachrichten. Es geht ja nicht darum, also natürlich kriege ich das mit, aber ich lese keine Artikel dazu. Ich lese eben keine Wahlberichterstattung mehr in der Süddeutschen, die seit anderthalb Jahren so tut, als wenn Trump der total abgefuckte, freakigste Typ aller Welt wäre und wie man den nur wählen kann und Hillary Clinton die coolste Sau von seit... Ja, aber Jens, das ist ja so ein bisschen ähnlich, wie das jetzt auch da die Diskussion war, die Holgi und Malte da in dem Podcast auch hatten, oder? Die hatten ja auch, ging es ja darum, dass er gesagt hat, er hat sich dann dabei 4chan mit dem Thema beschäftigt und so, weil er gesagt hatte, dass er glaubt, dass halt einfach wir, sage ich mal, in dem Sinne unsere Filterbubble, die sagen, okay, ja, der Trump ist ein Vollidiot und wie auch immer. Also dass die Medien, die Massenmedien wie ein Spiegel, wie eine FAZ, wie eine SZ und so weiter, gerade in ihren Online-Ausgaben, dass die ja eigentlich nicht wirklich die Realität widerspiegeln, sondern die schreiben, wie hat er sich ausgedacht, die schreiben nicht darüber, was wirklich Realität ist, sondern das, was sie gerne hätten. Mhm. Also, dass sie sagen, der Trump ist ein Vollidiot und die Hillary ist gut. Also jetzt mal ganz plakativ gesagt. Ja, genau. So. Und wenn man sich aber faktisch wirklich die Bevölkerung in den USA anschaut und wirklich sich mal tief ins Internet reingräbt und schaut, wo finden wirklich Diskussionen statt, wie viele Leute kommen wirklich zu diesen Political Rallies, dass da eigentlich schon die ganze Zeit absehbar war, hey, das, was in den Massenmedien thematisiert wird, ist halt nur ein kleiner Bruchteil und das ist die Meinung des politischen Establishments und das wollen die da auch irgendwie widerspiegeln, weil sie jetzt selbst das wollen, dass die Hillary Präsidentin wird und nicht der Trump. Oder sagen wir mal, die wollten vielleicht nicht, dass Hillary Präsidentin wird, aber die wollten definitiv, dass es nicht Trump wird. So, und man einfach sagt, okay, das politische Establishment und das journalistische Establishment schreibt eigentlich an der Realität vorbei und spiegelt nicht mehr die Situation, die wirklich in der Gesellschaft vorliegt, wieder. Das ist ja so ein bisschen das ist These. Das ist ein Aspekt, ja. Okay. Das ist sicherlich ein total valider und relevanter Aspekt, der auch reinspielt in meine Entscheidung, dass ich das alles meide, ja, weil ich habe dadurch keinen Mehrwert, außer Erregung, ja, und das brauche ich nicht. Ja, okay, das ist aber für mich ein zweites Argument. Also du sagst, also zum einen sagst du das, was ich jetzt gerade geäußert habe, und zum anderen sagst du, selbst wenn das nicht der Fall wäre, würdest du einfach sagen, das, was da an, wenn das nicht so biased wäre, also wenn das nicht so, wie sagt man dann auf Deutsch, biased? Verzerrt? Ja, oder wenn die nicht schon voreingenommen wäre, genau, das ist das Wort, wenn das nicht so voreingenommen wäre, würdest du es auch nicht konsumieren, weil du einfach sagst, das, was da an Informationen rumkommt, das geht mir am Arsch vorbei. Nein, Relevanz für meine. Es ändert nichts. Nein, also Tagesaktualität ist einfach egal. Ja? Mhm. Es ist doch eigentlich scheißegal, ob Bayern gestern 3-1 oder 3-2 gewonnen hat. Interessiert das interessiert euch das wirklich? Na, mich nicht. Und zwar nicht, weil ich irgendwie mich nicht für Fußball interessiere. Ich finde Fußball schon interessant, ja. Aber ganz ehrlich, nächste Saison ist auch wieder Champions League Spiel. So. Ja, aber das kannst du so nicht sehen. Das ist. Ja, kannst du schon so sehen. Ja, natürlich kannst du es so sehen, aber du, also das ist. Ich glaube einfach, dass es keinen Unterschied macht, ob jetzt der Seehofer zum 380. Ich muss mich nicht mehr über den Seehofer aufregen und ich muss mich auch nicht mehr über die amerikanische Gesellschaft aufregen, weil ich weiß einfach, wie die drauf sind. Das muss ich nicht zum 998. Mal auf Spiegel Online lesen und ich muss auch nicht zum 378. Mal in der FAZ lesen, wie wichtig es doch ist, irgendwie, keine Ahnung, dass Volkswagen jetzt diesen Vergleich mit dem Bundesjustizministerium macht. Also ich kann deine Position gut nachvollziehen. Also vielleicht nicht in dieser Extremität, nicht Extremität, das Wort ist falsch. Extremität ist ja meine Hand oder so. Nicht so extrem, wie du das. Ich kann es nicht in meiner Hand nachvollziehen. Wie du das jetzt formulierst. Aber ich merke das ja an mir selbst. Ich bin gewillt, gerade wenn ich Online-Medien konsumiere, also Spiegel, etc., merke ich, dass wenn ein Thema neu aufkommt, dann lese ich mir vielleicht in den ersten ein, zwei Wochen dazu nochmal Anschläge in Istanbul. Ausgewählten Artikel zu. Und dann ist bei mir, merke ich, okay, das hat. Es hat sich einfach erledigt, ja, oder? Ist einfach für mich durch. Ich lese das einfach nicht mehr. Und das ist aber nicht jetzt eine bewusste Entscheidung, sondern da sage ich einfach, pff. Also zum Beispiel die US-Wahl. Das habe ich irgendwann nicht mehr gelesen, weil es mir am Arsch vorbeiging, weil ich einfach gedacht habe, ey, aber das sind doch zwei, also das sind doch, naja, ich, jetzt aber Anschläge, ja von der anderen, pass auf, Richtung Anschläge jetzt, ja. In Istanbul gestern. Ganz kurz, wir machen noch einen kurzen Zwischenstopp, wir trinken noch ein weiteres Bier, wiederum aus der Sachsen-Serie, nee, Quatsch, also aus, ich glaube, Bautzen ist auch Sachsen, oder? Mhm. Ja, also aus Bautzen trinken wir jetzt das Frenzelbräu. Unfiltriertes Festbier, es ist auch ein Märzen. Also wir haben heute Abend irgendwie so ein bisschen Märzenabend. Das ist jetzt das dritte Märzen. Jetzt haben wir gerade einen Pilz gehabt. Ja, ja, aber wir hatten vorher das Giesinger war ein Märzen, dann haben wir das Berger Bier war auch ein Märzen und jetzt haben wir noch ein Märzen. Also ist schon ein Großteil der Biere sind heute Abend Märzen. Ich habe es noch nicht probiert. Habt ihr schon probiert? Jo. Sagt mal was dazu. Im Märzen der Bauer die Rösser einspannt. Was sagst du mit dem Bier? Also für ein, wenn das so, also ich finde dafür ist es geschmacklich sehr intensiv, also das ist für so ein. Für so ein Suff-Festbier, ja. Sehr malzig, oder? Ja. Ja, malzig, ja. Sehr malzig. Ja. Finde ich persönlich. Das riecht nach Karamell. Finde ich bis jetzt das Schlechteste heute Abend. Das könnte man also wahrscheinlich ganz gut stacheln. Ja. Finde ich aber bis jetzt das Schlechteste, was wir heute Abend getrunken haben. Also, das heißt schlecht, aber ist nicht. Ja. Ist okay. Wie viel Prozent hat das denn? 5,9. Okay. Also man muss dazu sagen, wir trinken ja immer nur von jedem Bier eine 0,3er Flasche und teilen uns die. Also nicht so, dass die Leute jetzt denken, wir würden uns jedes Mal hier jeder eine, naja, eine ganze. Ja, ich bin schon jedes Mal betrunken. Ja, aber jetzt. Aber das liegt halt an meiner Leber. Du kannst doch nichts ab, ja? Ja. Also das muss man halt auch mal sagen. Glaubt ihr eigentlich, das ist eine Leberangelegenheit, wie viel man saufen kann? Nee, ne? Nee. Das, es gibt, also ich, zumindest für den Kater. Ich weiß. Du entwickelst. Du hast ein Enzym in deinem Körper, was für den Abbau von Alkohol verantwortlich ist. Und wenn du regelmäßigen Alkohol konsumierst, dann bildet dein Körper irgendwie ein zweites Enzym, was für den Alkoholabbau verantwortlich ist. Das ist ja, was wir offline, was wir diskutiert haben, dieser Trainingseffekt. Und wenn du Alkoholiker bist, dann kannst du sogar ein drittes Enzym irgendwie bilden, was für den Alkoholabbau verantwortlich ist. Das heißt also, dieses ich bin im Training, das hat schon eine Bewandtnis. Also ja. Du konditionierst dich und das läuft halt über dieses Enzym. So, und dadurch, dass du einen anderen Bierkonsum hast als Bastel und ich, ist klar, dass du einfach so löst das heißt. Schneller merkst. Ja, ja, ja, gut. So nützt das heißen. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt unseren Alkoholkonsum auf das Jahr 2016 in Liter. Ja, ist halt Wein trinke. Ja. Nee, auch dann. Ja, Wein kann ich deutlich besser ab als Bier. Ja, aber wenn wir jetzt mal hochrechnen, wie viel Liter Bier und Wein du im Jahr 2016 getrunken hast und daneben hältst du mal das, was Wastel und ich getrunken haben, würde ich sagen, ist das wahrscheinlich vom Faktor her will jetzt nichts Falsches sagen. Habt ihr noch eine Statistik, die ihr teilen wollt? Oder? Nein, aber also ich würde jetzt mal sagen, Faktor 2 bestimmt. Ach, das habe ich doch gar nicht. Meinst du, es reicht nicht? Nein, niemals. Müssen wir mal also ich will jetzt nichts über eure Bierkonsum aussagen, aber ich weiß ja, also ich kann was über meinen aussagen, und der ist nahe null. Aber ja, jetzt kommt ja, aber null. Die Frage ist, was du Alltagskonsum hast. Null. Du machst ja auch nicht abends mit der Caro mal ein Fläschchen Wein auf oder so. Ich sag ja gerade Bierkonsum. Nein, aber sagen wir mal Bier und Wein, ist ja egal. Wie viel Liter Alkohol trinkst du denn in der Woche? Also Bier und Wein kombiniert. Was, nicht Alkohol, sondern wie viel? Wir sagen anderthalb. Alkohol? Anderthalb Liter Bier und Wein kombiniert in der Woche. Ja. Im Schnitt. Ja. Okay. Zwei Bier und einen halben Liter Wein. Im Schnitt. Mhm. Glaube ich, kommt ganz schnell. Ja, aber das ist ja, das kann man ja so nicht sehen. Also du. Wieso kann man das so nicht sehen? Ja, aber ich kann doch einen Wein, der viermal so viel Prozente hat, ja, kann ich ja nicht okay. mit. Vereinfachen. Naja, also viermal ist jetzt auch übertrieben. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ein Bier mit 4,6 habe und ich habe einen Wein mit 13,9, dann ich bei... Dann ist es dreimal. Ja. Dreimal, ja. Also, siehst du, das geht schon. Meistens bist du bei Faktor 2 irgendwie eher. Ja. Also. Naja, bei 3 ist man schon. Ja, auch klar, außer naja. Du kriegst halt irgendwie IPAs viel. Naja, es sind auch die meisten Hellen sind auch bei über 5%. So. Und echt? Ja, aber 5,1 vielleicht. Ja. Gut, wie auch immer. Naja, egal. Mach mal einen Faktor 2 draus. Okay, ist also ja auch du egal. Du bist bei 4 halben Bier im Prinzip in der Woche. Ja. Würde ich nicht sagen, dass das mein Schnitt ist. Also es gibt Wochen, da bin ich drüber, das ist ja, richtig, aber du kannst doch abends weggehen und ohne Probleme, weiß ich nicht, was du da wegziehst. Kommt drauf an. Also wenn wir mit dem Stammtisch weg sind, dann sind es auch 5,5. Ich kann dir jetzt mal sagen, wann bei mir das Ende der Fahnenstange erreicht ist für einen Abend. Das ist ein halben Liter Sekt. Ja, genau, bei dir war echt genau. Zwei 0,33 Pilz. Und noch ein Cocktail. Gimlet, da war Game Over. Und da war Game Over. Das war genau das Maximum, was bei mir geht. Ja, das war aber auch das Durcheinandersaufen, ja. Ach Quatsch, das ist doch kein Durcheinandersaufen. Was? Sekt, Cocktail und Bier ist kein Durcheinandersaufen. Wenn das kein Durcheinandersaufen ist, dann weiß ich ja auch nicht. Ja, und du hast auch noch Weißwein getrunken. Also Sekt und Weißwein ist das Gleiche. Ja, jetzt komm. Nee, das ist nicht das Gleiche, weil der Sekt perlt, der knallt viel mehr. Quatsch. Finde ich schon. Ja, das mag sein, weil du halt. Halben Liter Sekt? Alter, sag mal, was läuft denn verkehrt bei dir? Wer trinkt denn mehr als wie 0,1 Sekt überhaupt? Aus welchem Grund? Du musst dir einfach vorstellen, dass Sekt nichts anderes ist als Wein mit Kohlensäure. Jo. Das ist doch in Ordnung. Gut, man muss. Also, ich trinke lieber Wein als Bier. Jetzt ist es raus. Du würdest doch auch kein Bier mit so richtig Kohlensäure drin. Das ist halt so. Schöner Volkstoff. Ja, es ist manchmal schwierig, Sekt zu trinken, da gebe ich dir schon recht, ja. Naja, egal. Okay, aber dann kann es am Training ja nicht liegen. Lass uns mal wieder zurück zum Nachrichten kommen. Ja, spulen wir nochmal zurück. Was hatten wir denn? Ja, wir hatten gerade, dass wir die Kuh einmal von hinten und einmal von vorne aufzäumen. Nee, ja. Das Pferd einmal von vorne und von hinten aufzäumen. Wo der Kai sagt, nach 10-mal irgendwas über Trump und die US-Wahl lesen, beim 11., beim jetzt 13. Halt, und beim 18. Ja. Mal ist er raus. Und ich sage, naja, mich interessiert schon gar nicht der erste Artikel zu einem naja, Thema. Aber wenn es... Aber die Frage, du sagst es einfach so, dich interessiert da nicht mal der erste Artikel. Dich interessiert der erste Artikel im eigentlichen Sinne nicht aufgrund des, sag ich mal, nachgewiesenen Informationsgehalts. Da bin ich vielleicht noch bei dir. Aber trotzdem hast doch auch du ein Bedürfnis zu wissen, was war denn da los? Nein. Du hörst ja, Anschläge in Istanbul, ja, und mir doch wurscht. Ja, das ist tatsächlich so. Okay. Also bei diesem ganzen persönliche Tragödien und Terror, sage ich dir ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Es würde mich natürlich dann interessieren, wenn ich persönlich davon betroffen wäre. Ja? Also konkret, wenn ich jetzt wüsste, bei diesem Anschlag in Berlin ist jemand, den ich kenne, dort in der Nähe. Natürlich würde ich da irgendwie versuchen, Informationen drüber zu bekommen. So. Aber darüber hinaus. Der Anschlag in München. Ich brauche eine Relevanzschwelle. So, über Anschlag in München sprechen wir später nochmal. Die Relevanzschwelle, finde ich, die muss einfach. Die habe ich jetzt einfach hochgelegt. ich mag einfach nicht mehr dieses, wir wissen eigentlich nichts, aber wir berichten jetzt mal drüber. Kann ich nicht, also das ist also für mich wirklich da, ein... Für mich gibt es da einfach zwei Stufen. Dieses, wir berichten darüber mit dem, was wir bis jetzt wissen, und wir berichten darüber zu einem späteren Zeitpunkt und haben das Gesamtgeschehen mit Vorgeschichte, Kindheit der... Genau, wenn das, so wenn das ein mich interessierendes Thema ist, lese ich Zweiteres. Das findet dann aber leider auch nicht, das heißt leider, das findet dann aber auch nicht in Nachrichten statt, sondern das findet dann hinterher irgendwie in so großen, wie nennt man die mittlerweile, Longreads statt. Früher waren das mal Reportagen, hat man die, glaube ich, genannt. Oder? Und über welche, also auf welchen Kanälen? Also konkret, ich würde die Süddeutsche als Zeitung deutlich weniger mittlerweile lesen als das SZ-Magazin. Das wollte ich gerade fragen, aber wo konsumierst du diese Longreads? Ja, aber schon du, in den für dich sind dann sowas wie die Welt oder sowas? Nee, die Zeit meinst du? Die Zeit. Die Zeit, Dings, was halt so Wochenblätter, das ist ja eher dein Format. Genau, das ist tatsächlich die einzige Zeitung, die ich mir überlege, tatsächlich zu abonnieren, ja. So, was kriegst du? Bitte? Das hier so ein ja, aber jetzt nochmal, das heißt, nochmal die Anathese, Jens, dann das heißt, du willst dich nicht auf dieses, in Anführungszeichen, Reißerische einlassen. Ja, also ich finde einfach, die Welt ist zu spannend und zu komplex, um sie irgendwie von dieser irrelevanten, tagesaktuellen Berichterstattung übertünchen zu lassen. Weil da kommt nichts bei rum. Da kommt nichts Substanzielles bei rum. Aber du musst doch die Sachen erst gelesen haben, um zu beurteilen, ob es für dich relevant ist oder nicht. Also, naja, da kann ich dir jetzt ganz einfach sagen, wenn du es dann beim 10. Mal. Keine Ahnung, Bibel ist in die Luft geflogen, dann kannst du nicht einfach sagen, ich lese da erst in 4 Tagen drüber. Naja, jetzt ist das. Also, jetzt bin ist ich so. Zufällig gerade nicht in die Luft geflogen, so, aber. Nein, ja, jetzt bin ich schon irgendwie, sag ich mal, ein Mensch, der das natürlich mitkriegt und das dann bewerten kann aus mir selbst heraus. Ja, aber wie kriegst du es denn mit, wenn du die Medien nicht konsumierst? Aber selbst die Information ist in die Luft geflogen. Die hat diese Information, wenn ich die habe, hat es ja für mich noch keinerlei. Als wenn ein Atomkraftwerk in deiner Nähe in die Luft fliegt. Ja, ich brauche erstmal die Information. War das jetzt noch am Netz? Ist es nicht mehr am Netz? Ist es jetzt, lustigerweise brauchst du die Information nicht. Haben wir gerade eine Windphase, die darüber bläst oder hierüber genau. bläst? Also, ist es, ja, aber ist du, also für mich. Du merkst, du kannst aber die Entscheidung, ob du dich darüber informierst oder nicht, kannst du selber treffen. Da brauchst du keinen Journalisten, der das für dich einordnet. Dann geht es ja darum, dass du sagst, die Information an sich. Will ich schon haben. Ich hätte am liebsten irgendwie einen News-Ticker, der einfach nur sagt, also Bibel Nein, ist in die Luft geflogen. Das brauchst du ja nicht mehr, weil dafür gibt es ja soziale Medien. Ja, eben, genau. Ja? So, das meine ich. Da also, brauche ich keine Redaktion mehr. Ja, genau, das meine ich. Also du willst halt einen News-Ticker, den kriegst du halt über Twitter und die sozialen Medien und du willst noch keine Einordnung, Stellungnahme. Es geht gar nicht darum, dass ich das nicht will, sondern dass ich einfach weiß. Dass du keinen Mehrwert siehst. Nein, dass ich einfach weiß, dass, schau mal, der Anschlag in München, ich komme jetzt wieder drauf, du kannst dann gerne dein Thema da einflechten, ja. Der Anschlag in München, wenn ihr die Berichterstattung an diesem Abend verfolgt habt und gesehen habt, was dort passiert ist, da hat niemand irgendetwas gewusst. Ja. Niemand. Da standen Reporter des Bayerischen Rundfunks an dieser Absperrgrenze und haben 30 Minuten lang in die Kamera gesagt, also hier ist gerade eine Menge los, total viel Chaos und ich weiß eigentlich nichts. Ja, aber jetzt erzählen Sie doch mal, wie war das denn für Sie? Ja, also hier, ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was los ist. Ja? Aber das muss ich mir, nein, das aber muss das ich ist mir doch, nicht anhören. Aber das ist doch was ganz was anderes. Die leisten keinen Mehrwert. Das ist doch was ganz was anderes. Dass mir das scheißegal ist, ob da irgendeiner von den Nachbarn jetzt sich beim Pipi machen dann ein bisschen verschüttelt hat oder nicht. Das ist was mir scheißegal ist. Aber der Informationsgehalt an sich, was ist los in der Situation? Was ist passiert? Sind da Leute erschossen worden oder aber hat er einfach bloß in die Decke geschossen? Ja, aber das konnten die dir gar nicht sagen. Ja, eben das, aber das ist ja, das müssen wir ja differenzieren. Das ist ja gerade eben der Punkt. Also in der aktuellen Berichterstattung können dir die Journalisten nicht mehr diese Aufgabe erfüllen. Guck mal, der Punkt ist doch den Jens macht und den kann ich schon nachvollziehen. Also man muss ja einfach durch die Schnelllebigkeit, die wir jetzt durchs Internet haben, ist es ja klar, die Erwartungshaltung bei vielen Menschen ist, ich will in Realtime permanent Informationen bekommen. Die klassischen Medien, die jetzt auch online agieren, leiten daraus ab, wir müssen permanent Content produzieren. Bauf. Wir müssen immer wieder was Neues auf die Webseite publizieren, egal ob das jetzt einen Mehrwert hat oder nicht. Auch wenn wir nichts wissen. Früher war das halt so, okay, da kam halt die Tageszeitung einmal am Tag raus oder du hast ein Wochenmagazin, wie jetzt die Zeit. Das heißt, da ist dann erstmal schon mal klarer, um was es denn überhaupt geht. Also du bist ja, aber du hast im Radio auch stündlich Nachrichten gehabt, auch in den 80ern. Ja, aber dann hast du halt, 70er. Genau, aber dann hast du halt einen Nachrichtenblock gehabt, der war halt 5 Minuten lang oder dann war halt einfach nur, wie hieß es, okay, es gab einen Anschlag in München. Es mag auch früher Sondersendungen ja, gegeben aber haben, trotz, ja, selbst ja. Das, gar keine Frage. Aber nicht in dieser Unmittelbarkeit, richtig, so genau. Wie das jetzt der Fall ist. Ja. Also ich bin bei dir, was zum Beispiel diese, keine Ahnung, diese vollkommene Irrelevanz von, was die teilweise als Eilmeldung irgendwie da publizieren, wo ich mir denke, wurscht. Das ja, ist Sondersendung doch, in der ARD, Brennpunkt, in China ist ein Sack Mehl umgefallen, ja, so. Klar, das ist inflationär. Das sehe ich schon. Schau mal. Spiegel Online, erster Artikel. Istanbuler Club Reyna. Angriff auf ein Symbol der Lebensfreude. Ganz ehrlich, wie oft hast du diesen Artikel schon gelesen? Den habe ich gelesen nach den Anschlägen in Florida, den habe ich gelesen nach den Anschlägen 9-11, den habe ich gelesen nach den Anschlägen in... Ist das irgendwas Neues, was da drin steht? Null. Nada, nichts. Das ist vollkommen... Ja, deshalb liest es ja auch keiner. Ich lese es nicht mehr. Genau. Ich lese die Überschrift. Schaffen sie einfach komplett also selber. Also dieses Beispiel, Anschlag in Istanbul, die Überschrift gelesen, ich habe noch nicht mal drauf geklickt. Ich musste mehrere Körper von mir runterschieben. Entschuldigung, das ist, also gut, okay, Spiegel Online, Boulevard, Haken dran. Die gleiche Schlagzeile hatte die Bild, also das ist ja 1:1, ja. Und die SZ wird genauso schlimm. Ja. Und das ist ja auch wieder der Thema. Deshalb würde mich jetzt auch mal deine Meinung interessieren. Liest du noch Tageszeitung in Printform oder dann halt als digitales Abo? So wie das war ja auch die Diskussion von Holgi, dass er gesagt hat, er macht das wieder. Er liest bewusst nicht mehr die Online-Ausgaben, ja, sondern liest wirklich nur noch das, was praktisch einmal am Tag gedruckt wird, in Anführungszeichen, was eingefroren wird. Mhm. Das liest er, aber halt nicht mehr diesen Boulevard-Journalismus, wo du im 10-Minuten-Takt praktisch auf der Webseite neuen Content liefern musst, damit einfach die Leute wieder sehen. Ja. Und in diesem Zusammenhang, diese ganze Diskussion, die jetzt unter Umständen damit mit Fake News und so weiter und so fort aufflammt, wenn du eine gedruckte Ausgabe einer, sag jetzt mal, relevanten Zeitung irgendwie hast, dann kannst du mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass da irgendwo ein Redakteur und alles dahinter steht, wo du halt einfach nicht eine von irgendwem sich erdachte Geschichte hast. Hundertprozentig sicher kannst du dir nicht sein, aber die Quote ist halt einfach dann eine niedrige. Ja, also ich würde gerne, ich schaff's aber nicht. Also ich krieg das nicht gehandelt. Ja, es gibt ja immer wieder hier von den großen Tageszeitungen dieses Angebot, irgendwie 14 Tage kostenlos, tralala, abonnieren Sie jetzt. Und jedes Mal, wenn ich das bei der Süddeutschen wieder anklicke, verzweifle ich einfach auf mit diesen Papierbergen. Also ich komme da nicht durch. Ach so, deswegen. Ja, gut. Kann damit nichts mehr anfangen irgendwie. Es passt nicht in die Schnelllebigkeit. Oder sagen wir es so, ich weise dem nicht mehr die Relevanz und die Priorität zu, die ich dem vielleicht noch vor 15 Jahren zugewiesen habe. Ja. Die Frage, also keine Ahnung. Also die personalisierte Zeitung, das wäre halt irgendwie in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung, ich kann zum Beispiel... Mich hat bei einer Zeitung noch nie der Sportteil interessiert. Wobei ich zum Beispiel, es gibt Leute, mit denen könnte ich mir wunderbar eine Zeitung teilen, weil ich würde mir dann den Politik- und den Kulturteil nehmen und die würden sich den Politik- Wirtschaft und Sport nehmen und dann wäre das wunderbar. Aber das lässt sich halt einfach meines Erachtens unter einem wirtschaftlichen Aspekt lässt sich das schon in der heutigen Zeit schon gleich gar nicht mehr irgendwie realisieren. Weil du kannst nicht, das macht keinen Sinn, den einen nur den Sportteil hinzufahren und den anderen nur den Wirtschaftsteil hinzufahren. Das wird sich sowieso langfristig, ja, stelle ich mir ja, das schwierig vor, ja dass, weil die nachdem die Zeitungsabonnenten immer weniger werden, irgendwann, wenn du dann einen Zeitungsausträger für ganz Unterschleißung hast, der dann acht mehr. Zeitungen ja, Print austeilt. Aber Print brauchst du ja nicht, darum geht es ja nicht. Du kannst das ja als PDF lesen. Es geht ja darum, dass du praktisch anders aufbereiteten Content bekommst, wo du dir bewusst die Zeit nimmst, den zu lesen. So, und ob du den jetzt digital liest, also als PDF oder als E-Book oder halt ausgedruckt, ist ja wurscht, ja. Und da könnte es ja schon die Möglichkeit geben, dass du sagst, du abonnierst zukünftig halt von der SZ nicht mehr das ganze ganze Zeitschrift, sondern du abonnierst halt den Politikteil, ja, okay. Naja. Aber wie lang hast du denn jetzt diese Entscheidung schon getroffen und wie lang ziehst du das denn schon durch? Also ich habe mir Anfang 2016 den Apple TV gekauft und im Grunde genommen habe ich damit, als ich dieses Gerät angeschlossen habe, aufgehört Fernsehen zu schauen. Das habe ich ja schon vor Jahren. Ich gucke ja gar kein Fernsehen mehr. Null. Ich gucke auch nicht, also ich gucke auch nicht mehr irgendwie Mediatheken oder so, ja. Das mache ich nicht mehr. Ich schaue mir keine Nachrichtensendungen mehr an. Seit, also keine Ahnung, ich würde sagen, ich habe dieses Jahr, ich würde sagen, nicht ein Dutzend Mal Tagesschau gesehen. Ich glaube, ich würde sogar sagen, ich würde so weit gehen, ich habe in 2016 noch nicht mal fünfmal die Tagesschau geschaut. Hab jetzt, als Katharina und ich hier auf der Couch saßen, mal wieder Tagesschau geschaut, aber sonst überhaupt nicht mehr. Also ich mach den Fernseher. Bei mir könntest, also was ich jetzt wieder gemerkt habe, über Weihnachten war ich bei meinen Eltern und klar, da hast du ein bisschen Langeweile und da hast du auch mal Zeit, musst nichts machen. Da habe ich auch mal ein bisschen Fernseher geschaut. So. Und was ich jetzt gemerkt habe, und da habe ich früher immer gedacht, meine Eltern, die haben Dachschaden, die einzigen Programme, die ich noch gucke, das sind die dritten. Absolut. Ja. Was gucke ich mir? Wisst ihr, was ich mir da anschaue? Telekolleg. Irgendwie, nee, nicht Telekolleg, aber irgendwie hier. Aerobic. Nee, irgendwie, also wirklich irgendwas, was mit. Bergauf, ja, bergab. Was mit Natur zu tun hat, was mit Tieren, irgendwelche Reportagen, also auch null mit dem politischen Tagesgeschehen oder sonst irgendwas zu tun hat, ja? Die seltenen Handwerksberufe der Uckermark. Ja, irgendwie so ein Scheiß halt, ja? Oder hier. Schwaben und Altbayern. Nee, ja, genau. Was hab ich geschaut im Südwestdeutschen Fernsehen, SWR, habe ich geschaut irgendwie Manufakturen oder sowas in Südwestdeutschland, da waren Schuhmacher und bla bla bla. Okay, aber das ist jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch jetzt die offizielle Startzeichen zu sagen, können wir nicht diese ganze Popmusik-Diskussion, die wir am Anfang geführt haben, einfach löschen, weil wir gucken uns mittlerweile Schwaben und Neues aus Schwaben und Altbayern an. Ja, keine Ahnung. Unser Land. Freitagabend, Bayern 3, unser Land. The home is the home. Also, alt bist du doch erst, wenn du anfängst, Biografien zu lesen, oder? Du liest doch gerne Biografien, oder? Ja, aber schon ein paar Jahre länger, ja. Also. Ja, war jetzt vielleicht eine bisschen steile These. Ich hatte das auch mal, wo ich 2-3 Biografien gelesen habe, bis ich gemerkt habe, ich hab mal damit das fast, ist harte Arbeit. Ich hab mal damit fast ein Weihnachtsfest gesprengt. Stimmung in den Keller gefahren. Ja, da war mein Opa noch im Diesseits und ich hatte mir damals von, ich glaube, meine Mama hat mir die geschenkt, die Biografie von Rudi Dutschke. Mhm. Oh! Wenn mein Opa es gesehen hat, der wäre fast aufgestanden und gegangen. Das war so dein knapp, Opa ist CSU-Wähler. Ja, mein Opa war halt einfach strammer Bayer. Jahrgang 1917 und ist halt einfach mit einem ganz anderen Wertekanon irgendwie da aufgewachsen und für die ist halt dieses ganze, sag ich mal, Studentenrevolten, Links, Dings irgendwie. Grünversifftes Linkstum. Genau, diese konservativen Marxisten da. Also, ja. Nee, das war halt einfach irgendwie, die haben halt einfach seine Werte und alles, was gut und richtig für ihn einmal war. Einmal durch den Dreck gezogen. Genau. Ja, ja. Und von daher. Doch draufgekackt. Von daher, da ist auch gar nicht hinterfragt worden, hat das vielleicht eine Relevanz oder nicht, sondern ja, klar. Gut. Aber jetzt nochmal kurz zurück, Jens, also Du warst gerade am Ausruhen, hast gesagt, also hast du den Apple TV gekauft und da hast du aufgehört, Tagesschau zu schauen. Seit wann machst du das jetzt, dass du nicht mehr Spiegel Online, SZ etc. konsumierst? Das ist eher so ein Prozess. Das kann das jetzt nicht an einem ja, ist das jetzt kürzlich, irgendwie vor 2-3 Wochen? Nein. Ach, ich würde sagen, das hat sich einfach so mit der Zeit irgendwie ergeben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich diese Seiten nicht besuche, aber ich merke einfach, dass ich von oben bis unten einfach durchscrolle und nichts mehr klicke. Ja, das ist bei mir genau das Gleiche. Aber das sind ja zwei unterschiedliche Punkte, meines Erachtens. Das eine ist eine bewusste Entscheidung, es sein zu lassen. Und das andere ist einfach festzustellen, da ist halt für mich nichts Interessantes dabei. Weil genau das würde ich auch sagen, was der Wassel sagt, weil ich bei mir feststelle, wenn ich das kurz einhaken darf, mir geht es auch immer mehr so, dass ich die Seiten einfach so und dann war's das. Okay, ich habe die Überschriften gelesen. Ja, okay, Anschlag in Istanbul. Jo, der Trump macht mal wieder irgendwas. Da lese ich überhaupt nichts mehr. Und ich stelle fest, dass ich an der, gerade bei der SZ oder so, bleibe ich eigentlich nur noch an den Artikeln hängen, die dann verweisen auf die Printausgabe. Nee, die sich entweder genau mit so einer Report, also die so ein Longread sind, oder insbesondere, ich bleibe halt immer bei den lokalen Sachen hängen, irgendwie. Ja. Also jetzt hier in München hat eine neue Bar eröffnet, jetzt mal was ganz Plakatives, oder es gibt eine neue Ausstellung, oder was weiß ich, hier die Isar wird renaturiert, keine Ahnung. Also ich meine jetzt irgendwas aus. Ja, die Sachen, ist ja schon längst passiert. Halt nicht relevant sind. Ja, also aber die Sachen, wo ich sage, okay, da habe ich irgendwie einen Bezug zu. Genau. Und dieses, ich rede jetzt zum, habe ich ja schon angeführt, ich lese jetzt zum 10. Mal, warum denn jetzt der Trump ein Vollidiot ist? Ja, ja, dann halt die Jungs, ihr seid genau die Richtigen so für die Hallo München und die TZ. Entsprechend rundschauen und so. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass es eine große, große Nachfrage und bisher nicht bediente Nachfrage nach gut gemachtem Lokaljournalismus gäbe. Ja, also aber ich sag jetzt mal, im Merkur oder sowas hast du das schon. Aber das ist nicht gut gemacht. Für dich. Nein, ich meine, du kannst einfach sehen, jeder, der mal in einem Sportverein war, weiß einfach, wie dieser Lokaljournalismus funktioniert. Ja, ganz übel, ja. Das ist einfach scheiße. Das ist von vorne bis hinten. Du brauchst natürlich nicht anfangen, dass irgendwie, keine Ahnung, der Pressewart vom SV Lohhof in seiner Freizeit abends um 10 dann noch einen Artikel hinrotzt und das dann hochwertiger Journalismus ist. Das ist auch klar, aber du hast auch vielleicht gar nicht unbedingt immer die Mittel und Möglichkeiten alles zu bedienen. Ja, aber Wastel, jetzt mal ganz ehrlich. Im Jahr 2016, wo du Kopien für umsonst herstellen kannst, und ich rede jetzt tatsächlich von digitalen Kopien, müssen wir uns wirklich darüber unterhalten, dass nicht genug Geld da ist? Ich glaube das einfach nicht. Gerade deswegen. Das ist einfach so billig herzustellen. Du musst den Lokaljournalismus einfach brutal billig herzustellen. Aber nicht mit qualitativ hochwertigen Journalisten, wenn du die zu jedem Scheiß irgendwie hinschicken musst. Nein, du musst die eben nicht zu jedem Scheiß hinschicken. Zu jedem Scheiß hinschicken, dann kommt sowas dabei raus, wie die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks bei dem Attentat im OEZ. Nein, mit Lokaljournalismus, du musst es doch viel weiter denken. Das, was die Leute halt dann interessiert, ist dann halt auch von mir aus der Umsatz vom Waldfest und... Nein. Was die Leute interessiert ist, kann ich in München in 15 Jahren noch meine Miete bezahlen? Das ist ordentlicher, wenn du das ordentlich recherchierst. Aber auch nur einmal Spätzchen. Damit kannst du doch nicht ein ganzes Jahr Content produzieren. Aber den Content musst du ja nicht mehr produzieren in Zeiten, wo jeder Sender ist. Aber das ist doch die Schleife, in der du dich gerade versuchst zu drehen. Du willst doch hochwertige Sachen. Aber wenn jeder Hinz und Kunz Sender ist und ein Artikelchen schreibt, das sind halt dann nicht hochwertige Sachen. Ja, da schreibt halt jeder wie die Schnauze gewachsen. Ja, deswegen muss man halt schauen, dass man in so Lokalblättern wie Lofer Anzeiger oder Münchner Merkur oder was weiß ich, sich nicht diesem Pseudojournalismus hingibt und da irgendwie drüber schreibt, ob jetzt der SV Lohhof am Wochenende 2-1 oder 2-0 gewonnen hat und ob jetzt 793 oder 379 Zuschauer da waren, sondern da muss man sich halt strukturellen Themen in der Heimat widmen. Ja? Und da muss da halt mal die Redakteurin für München Nord muss halt einfach mal den Luxus haben, für 2 Wochen an einem ordentlichen Artikel hin recherchieren zu können. Könnte sie meines Erachtens auch, weil diese ganzen Hinz und Blums und Tralala, das ist eh hinfällig. Das interessiert keine alte Sau. Ja, die Frage ist halt, wofür sind nachher die Leute bereit zu zahlen? Also, ja. Warum ist denn... Wieso? Die Leute zahlen doch nicht dafür. Ja, ja, eben. Zahlen sie doch auch heute nicht. Nee, genau. Ja, aber irgendwie muss die Sache finanziert werden. Ja, aber ja, genau. Und da sind die Druck... Scheiß auf die Druckkosten. Die Druckkosten sind gar nicht mehr das Relevante heutzutage. Die Redakteure, die kosten. Ja, ja, klar kosten die. Ich kann dir was sagen. Wenn die FAZ die eigene Druckerei nicht mehr, wenn die heute beschließen würden, dass sie ihre Druckkosten nicht mehr ausgeben und dafür wieder in ihre Redaktion investieren, könnten die 100 Redakteure anstellen. 100 gut ausgebildete Journalisten, wenn die einfach nur von heute auf morgen umstellen würden und sagen, wir machen keine Printausgabe mehr. Ja, nochmal, aber das ist für mich ein zweitrangiges Thema, also, oder ein anderes Thema, das mit dem Print versus Digital. Für mich ist der Punkt, warum läuft das denn jetzt aktuell so, wie es läuft, nämlich dass sich Spiegel, Online, SZ und so weiter immer mehr auf diese schnelllebigen Themen stürzen. Ja, das ist halt die Ökonomie dahinter. Genau, weil sie glauben, dass sie damit langfristig Geld verdienen werden. Und du sagst ja jetzt, du machst das. Glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, dass sie glauben, dass sie damit kurzfristig Geld verdienen. Ja, also, oder kurzfristig, ist ja egal. Also, dass sie damit Geld verdienen können. Ja. Dass sie damit ihre Existenz absichern. So, das ist ja der einzige Grund, warum die das machen. Ich glaube, dass ein Journalist, der auf der Henry-Nannen-Schule war und so weiter, dass dem keiner abgeht, wenn er da alle 10 Minuten einen Artikel postet, so der Trump ist, sondern dass der natürlich auch viel ökonomischen lieber, Druck dahinter hat. Viel lieber das so machen würde, wie du es eben beschrieben aber hast. Geht halt leider nicht. Ich mache hier Features, ich beschäftige mich 2 Wochen mit dem Thema und so weiter, aber scheint momentan wirtschaftlich nicht opportun zu sein. So. Oder also sie glauben halt einfach, dass sie damit kein Geld verdienen. So. Und jetzt ist halt die Frage, was wird sich langfristig durchsetzen? Wird's wie bei dir und bei mir, und ich denke, bei Bastl wird es ja wahrscheinlich ähnlich so sein, dass er auch oftmals, du klickst wahrscheinlich auch auf, klickst du so eine Webseite durch und liest fast gar nichts, scrollst das nur mal von oben nach unten durch. Wird sich das mehr und mehr durchsetzen? Dass man sagt, okay, ich kann damit überhaupt nichts mehr anfangen, ich bin dann lieber bereit, und das bemerke ich jetzt halt bei mir selbst, bin ich wirklich bereit, dann für einen längeren Artikel Geld in die Hand zu nehmen, ja oder nein? Ich bin immer momentan so an der Schwelle, mal zu sagen, ich bezahle da jetzt was für. Oder bleibt es weiterhin dabei, dass du halt einfach über hohe Klickraten, viel Traffic auf deiner Webseite, ständig neue User und so weiter, dass du darüber langfristig erfolgreich bist, indem du einfach massiv Content ins Netz ballerst. Keine das Ahnung, letztendlich. Nee, ich weiß auch nicht. Ist mir auch eigentlich egal, weil ich wollte jetzt auch nicht die Rettung des deutschen Verlegerwesens verkündigen, sondern wie gesagt. Nein, aber die Frage ist ja, für mich ist ja die Frage, wie verändert sich unser Konsum und wo holst du dir zukünftig dann deine Informationen? Ich glaube schon, dass es wichtig ist, gut funktionierenden Journalismus zu haben. Ja, weil die Alternative ist ja, du holst dir den Content, wenn du sagst, über Podcasts und Longreads, dann von Leuten, die das momentan mehr oder weniger für umsonst machen. Es hängt doch alles ein bisschen auch mit deiner eigenen persönlichen Lebenssituation zusammen. Also natürlich, klar. Wenn ich 55 wäre, würde ich das wahrscheinlich auch anders machen. Wahrscheinlich hätte ich dann die SZ am Wochenende genau, das ist der lang Punkt. Abonniert. Wenn meine Kinder, sag ich jetzt mal, im Alter von 10 und 12 Jahren sind und von mir aus Sonntagmorgen selber zum weiß der Geier, Fußballspiel, sonst irgendwo hinfahren und ich habe Sonntagmorgen einfach 3 Stunden lang Zeit, wo ich nichts zu tun habe, dann mache ich mir einen Kaffee und dann hole ich mir auch eine Wochenendzeitung. Ah, Traum. Und einfach mal, also das fände ich schon persönlich auch wirklich Luxus. Luxus auf der einen Seite, aber das ist auch sowas, wo ich mir denke, das wäre echt was, das würde mir persönlich echt gut tun. Einfach mal Sonntagmorgen 2 Stunden Zeitung zu lesen, einfach das zu können. Und Weil das, ich mache genau das, was du auch. Also du scrollst halt abends irgendwie noch vor mir ins Bett gehen, schaust halt, ja, du scrollst noch einmal durch. Belohnungssystem. Was meinst du mit Belohnungssystem? Na, so funktioniert halt dein Hirn. Das braucht halt kurzfristige Belohnung. Was meinst du mit kurzfristiger? Im Sinne von Nein, das ist wirklich, um die um irgendwie Informationen, ja, genau, noch zu kriegen. Aber dein Hirn steht halt dabei drin. Belohnungshormone aus. Weiß ich noch nicht einmal, sondern ich habe einfach den ganzen Tag vielleicht nicht mitgekriegt. Aber gut, ich bin vielleicht ein Stück weit dahingehend ein bisschen gegenteilig von dir, dass ich zum Beispiel, und da sind wir jetzt auch wieder, landen wir auch wieder bei der Popmusikschleife von vor, ich höre im Auto nur noch Bayern 5. Ja, das kann ich auch manchmal machen, so eine Viertelstunde, und dann wiederholt sich das halt leider alles wieder. Ja gut, aber ich fahre in der Früh eine halbe Stunde in die Arbeit und ich fahre abends eine halbe Stunde ungefähr heim. Ja. Dann habe ich in der Früh eine halbe Stunde Information, was ist seit gestern gut passiert, und eine halbe Stunde am Abend. Vielleicht habe ich dabei natürlich jetzt auch vergessen zu sagen, ich hänge natürlich den ganzen Tag auch an diesen ganzen DPA-Tickern. Ja, du hast halt auch Zeit dafür. Stimmt, ja. Weil das, was Wastel sagt, bei mir ist es nicht Bayern 5, bei mir ist es heimatbedingt. Ich höre HR Info, das ist das Pendant. Ja, und, ist ja auch gut, und deren Slogan ist auch in 20 Minuten up to date. So, das heißt, zumindest in dreimal pro Stunde hast du Nachrichten, und dann hast du immer zwischendrin, wiederholt sich das, genau das, was du sagst. Das ist zumindest für den Slot irgendwie ab morgens 6 bis um 10 und dann wieder abends, also wenn Leute klassisch so, weißt du, die klassischen Radiohörzeiten, die meistgehörten Radiosendungen sind ja die Morgensendungen, das sind ja die populärsten, ja. So, und ansonsten haben die eben aber auch dann eben Features und so weiter, und ich bin auch jemand, der viel darüber halt dann konsumiert, also dass ich halt über Radio halt mehr dann oder Podcasts halt auch Informationen mir reinziehe, ja. Und ich auch immer mehr merke, dass ich halt einfach diese tagesaktuellen Themen auch nur bedingt lesen. Krieg die schon mit, ich konsumiere die schon, aber ich lese halt nicht. Heute war auf Bayern 5 zum Beispiel, am Nachmittag, wie wir heimgefahren sind, haben wir eineinhalb Stunden lang Bayern 5 auch gehört, und da war der bergsteigerische Jahresrückblick 2016. Oh. Und das war schon auch so, also so ein hörtechnischer Longread, und da waren aber auch ehrlich gesagt einfach viele Informationen drin, die jetzt halt für dich vollkommen irrelevant werden. Die haben halt dann auch über das ganze Jahr über, dass an diesem Berg sind, keine Ahnung, ist der und der abgestürzt, und an diesem Berg ist der und der abgestürzt, und dieses. Da gab es wieder fünf japanische Touristen, die in, genau, so Socken, im Socken auf dem Watzmann wollten. So Sachen waren da auch mit drin. Das war halt auch so eine Mischung aus Lokalboulevard aber es war trotzdem halt, es war halt einfach eine einfach ganz nett gemachte Reportage einfach. Und da war jetzt vielleicht auch der Informationsgehalt per se gar nicht unbedingt das Entscheidende, sondern es war schon auch ein bisschen, weiß nicht, Prokrastinieren. Ja, ja. Serendipity. Ja. Ja, Radio anschalten und gucken, was kommt. Ja. Kai, hast du noch was? Ja, müssen wir auch nicht so lang machen, aber ich würde einfach mit euch gerne noch mal ganz kurz so reflektieren. 2016, eher, wie habt ihr persönlich und was habt ihr daraus jetzt nachgehend gelernt, in Anführungszeichen, oder wie hat sich eure Wahrnehmung geändert aus dem Anschlag in München? Also wie hat sich das auf euch persönlich ausgewirkt? Also ich denke, jeder weiß ja, was passiert ist, Anschlag in München. Mich würde vielleicht nochmal, dass jeder nochmal ganz kurz sagt, wo war er, als der Anschlag passiert ist, und wie, also was ist dann da an dem Abend passiert? Was habt ihr dann jeweils gemacht? Wastel, wenn du mal sagst. Also wir waren beim, was war denn das? Sommerfest müsste das gewesen sein. Sommerfest oder so in der Kinderkrippe, und an dem Abend, ich wohne nicht so weit weg davon. Vom Olympiazentrum. Ja. Und nachdem da nicht hundertprozentig klar war, in dem Moment, was ist passiert und wie viele waren es, sind die noch unterwegs, etc., etc. Und wir mussten aber von der Kinderkrippe bis zu uns heimkommen, was an und für sich nur 10 Minuten Fußweg ist. Aber trotzdem, das war in dem Moment eigentlich eine sehr unangenehme Situation, weil du halt irgendwie das Gefühl, du hast schon das Gefühl gehabt, dass der jetzt, keine Ahnung, der Typ da irgendwie gleich vorbeikommt oder so. Rückblickend muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass das bei mir persönlich null verändert hat. Gehe nicht deswegen nicht mehr in Einkaufszentren oder nicht mehr zum Mäcki oder, keine Ahnung, vermeide öffentliche Ansammlungen oder so, gar nicht. Ich hatte das auch, ich war zum Beispiel bei den, wie sie da in diesem Bataclan in Paris, wie sie dieses Attentat haben, da war ich 2 Tage später, war ich am Motorhead-Konzert in München und da bist du auch reingegangen und da war es auch vielleicht die ersten 5 bis 10 Minuten war es irgendwie, dass du gedacht hast, ja, das könnte hier auch alles so passieren, aber danach hat sie es auch gleich wieder abgestellt. Also ich glaube nicht, dass sich bei mir da irgendwie jetzt groß was verändert hat. Sag ich mal, zumindest nicht in der persönlichen Angst-Range irgendwie oder Vermeidungs-Range. Es hat sich vielleicht dahingehend ein bisschen was verändert, dass man sich, obwohl das nichts damit zu tun hat, aber sich trotzdem da irgendwie schon auch gedacht hat, okay, das ist, jetzt sind die Anschläge auch bei uns da. Und was hast du daraus für dich? Nix. Also es hat sich für mich de facto also, einfach nichts. Also dieser einfach, okay, ist halt so, ja. Ist halt so, ja. Also ist, aber nee, hat sich bei mir persönlich eigentlich nichts, glaube ich nicht. Wie war es bei dir, Jens? Wo warst du an dem Abend? Und wie hat ich war das? Daheim mit den Kindern. Die Caro war irgendwie auf dem Junggesellenabschied. Nein, auf dem oder auf Geburtstag oder irgendwas. Nee, ja, genau. Jemand hat am DJI, also mit der Arbeit hat irgendwie eine, ach ja, genau, ihre Chefin ist, glaube ich, 60 geworden oder so. Hat da eine große Feier gehabt. Wir haben da noch geschrieben abends, ja. Genau, da hatte ich ja noch versucht, irgendwie für sie, ob sie vielleicht, dass sie in der Nähe ist, ob sie vielleicht bei dir pennen kann, weil sie nicht nach Hause kommt. Genau. Also ich habe an dem Abend, war ich eigentlich relativ relaxed und ich habe dann erstmal, also ich habe dann versucht, sozusagen so eine Medienstrategie zu bauen, ja. Also ich habe gemerkt, dass im Fernsehen kommt immer die gleiche Schleife von ich weiß nichts, ich weiß nicht, ich weiß nichts. Da habe ich mir gedacht, okay, Fernsehen ist vielleicht nicht irgendwie, vielleicht falsches Medium. Machen wir mal Radio an. Radio ist doch immer schnell und irgendwie nah bei den Leuten und so. Und Radio war dann genauso irgendwie nicht wirklich gut, ja. Egal, ob es Lokalradio oder Bayern war oder Deutschlandfunk oder. Also im Grunde genommen konnten die alle nichts wirklich dazu beitragen. Dann habe ich ein bisschen auf Twitter und Facebook rumgeschaut. Auf Facebook, weiß ich nicht, war da irgendwie nicht sinnvoll. Dann habe ich bei Twitter geschaut und dann halt die ganzen Hashtags so durchsortiert und dann schnell gemerkt, ja, mein Gott, da treffen sich halt dann irgendwie wieder hier die Rechten und die Linken. Die Linken hoffen, dass es kein Flüchtling war, die Rechten hoffen, dass es ein Flüchtling war und wollen irgendwie Merkel am besten ins KZ Dachau verweisen. und dann habe ich da halt irgendwie, okay, das Einzige, was für dich offensichtlich relevant ist, ist irgendwie Polizei München. Diesen Twitter-Account, den, ja, den habe ich da irgendwie so jede Viertelstunde mal aktualisiert und dann weiß ich nicht, irgendwann bin ich ins Bett gegangen um 10:30 oder so und dann, ich glaube, die Caro war dann um 12 oder so zu Hause und Mai, letzten Endes, es war kein terroristischer Anschlag, da ist halt irgendein Verrückter durch die Gegend gelaufen. Es hat sich für mich auch nichts geändert. Also warst du auch vollkommen, ja. Wobei ich gehört habe, dass das OEZ als Einkaufszentrum ziemlich verbrannte Erde scheint zu sein. Also da scheint relativ wenig los zu sein. Also die Besucherzahlen sind rückläufig. Deutlich, ja. Und da strickst du jetzt eine Verschwörungstheorie da? Nee, nein, aber deshalb habe ich ja gefragt. Ich glaube, dass das. Ich glaube schon, dass das für andere relevant ist. Gehe ich da jetzt heute hin oder nicht? Die Frage, die sich mir da stellt, ist, was hat das mit dem OEZ zu tun? Also, keine Ahnung. Null einfach. Ja, natürlich null. Ja, so denkst aber, du rational, aber es gab halt viele Leute, denken halt, die verbinden halt damit, oh, da war was. Und natürlich ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es dann genau da wieder passiert, viel geringer oder genauso hoch wie als wenn es auf dem Marienplatz passiert, aber... Das ist damit zurücklegen, also ganz ehrlich, das ist ja nicht so, dass da irgendwie... Ja, nein, der kann nicht mehr zurückgelegt werden. Nein, aber du weißt, was ich meine, also keine Ahnung, das ist ja nicht, dass irgendjemand jetzt Reihe umgeht, erst das Mal dann das Mira, dann das Pep und dann weiß der Geier, die Riemerkan und dann wieder von vorne und deswegen ist es so, als hätte es raus aus der Nummer. Ja. Also wenn wir aus diesen ganzen Sachen eins gelernt haben, dann ist es doch einfach bloß, dass es dir effektiv überall passieren kann. Und wenn es dir überall passieren kann, dann ist es so beliebig, dass du eigentlich auch ganz normal weitermachen kannst, oder? Also ich finde, das finde ich nochmal ein interessantes Thema, dieses Thema Risikoeinschätzung. Ja? Wir haben vor zwei Tagen war das, mit einer Freundin drüber geredet, ob man die Kinder, wie war das nochmal? Ob man die Kinder allein, also die hat einen, ich glaube, 7 oder 8 Jahre alten Sohn und der geht immer noch nicht allein in die Schule. Also der geht den Schulweg nicht alleine. Sie würde ihn gerne alleine gehen lassen, aber irgendwie die Mutter von dem Freund, mit dem er irgendwie immer geht, die will die Kinder nicht alleine in die Schule gehen lassen. Gleichzeitig lässt sie aber ihren 8-jährigen und ihren 5-jährigen Sohn mal für eine Viertelstunde allein in der Wohnung. Ja. Und nun? Und ich finde, das ist eine total verquere Risikowahrnehmung. Es ist meines Erachtens viel, viel, viel gefährlicher, einen 8-jährigen und einen 5-jährigen allein in der Wohnung zu lassen, als einen 8-jährigen allein auf den Schulweg über 500 Meter zu schicken. Ja. Das ist doch total absurd, oder? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Mir ist das dann erst so im Nachhinein gekommen, wo ich mir gedacht habe, die meisten Unfälle und Todesfälle passieren irgendwie im Haushalt. Ja, keine Ahnung. Weil irgendwie, keine Ahnung, Kinder meinen, dass die Keksdose da oben auf 2,50 Meter Höhe, die haben wir noch hohe Decken, ja, dass sie da unbedingt auf den Stuhl irgendwie hochkraxeln müssen. So weit musst du doch gar nicht gehen. Also das geht ja schon damit, also die 5-Jährigen und einen 8-Jährigen allein daheim zu lassen, das ist ja schon, keine Ahnung, wenn die einen Stift finden und die Wand anmalen, das ist ja, da ist zwar niemandem irgendwas passiert, aber es ist trotzdem natürlich, denen fällt doch, also ich sehe das doch an meinen Kindern, was denen Blödsinn den ganzen Tag, ich weiß, woher es kommt, aber was denen Blödsinn den ganzen Tag anfällt, also. Oh, gib mir auch mal so einen Keks, bitte. Na, jetzt auf einmal. Ja. Das Bier macht Hunger. Ja, also die hatte dir übrigens letztes Jahr auch bei diesem, wo es die Würst auch ging. Ich glaube, da hast du auch Kekse, ja? Nee, Plätzchen von deiner Mama irgendwie. Nee, von der Oma. Oder früher gab es die Plätzchen Oma noch. Die gibt es ja schon leider länger nicht mehr. Mhm. Die Plätzchen Oma und der Grinch. Ja, genau. Hieß die Folge. Also, ich fand das echt interessant, wie so Risikowahrnehmung einfach vollkommen schief sein kann. Aber deine Risikowahrnehmung verändert sich natürlich auch mit den Erfahrungen, die du gemacht hast. Wir sind letztes Jahr, Silvester 2015, 2016, beim Heimfahren gleich am Anfang auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und in Graben rein. Mhm. 2 Kinder hinten drin, Frau neben dran, da geht dir ganz schön die Düse. Da malt echt schon der braune Stift in die Hose. Mhm. Und dann wieder irgendwie rausgekommen und Stück weiter unten nochmal, also dann war ich bloß noch allein, aber trotzdem wieder einfach, du kannst so nichts glatt machen. Weißt du, glatt war. Einfach in den Graben rein. Mhm. Heute auf dem Rückweg, ich habe auch 2 Serpentinen im Prinzip runter müssen. Du sitzt da drin wieder Affe auf dem Schleifstein, wirklich auf rohen Eiern. So. Mhm. Oh Gott, hoffentlich. Kannst du auch wieder die Familie im Auto? Nee, ich bin dann einmal Probe gefahren, runter und wieder rauf, um die Strecke zu testen. Okay. Weil ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr. Also das ist wirklich, du kreierst da in dir selber bloß aufgrund deines Erfahrungswertes ein Angstpotenzial, was ich schon irgendwie dann verstehen kann, dass wenn ich jetzt während der Anschläge im OEZ gewesen bin, dass ich dann sage, ich kann da nicht mehr hingehen. Aber ja, okay, das kann ich ja nachvollziehen, aber um das kurz abzuschließen, weil mir jetzt jeder so seine Meinung gesagt hat, ich war an dem Tag dienstlich unterwegs und war an dem Abend auf dem Rückweg nach München. Das war ja ein Freitag. Mhm. Und Ich glaube, die Anschläge, das ging so langsam so los um 7 oder sowas oder um 7:30, ich weiß es nicht mehr genau. Der Amoklauf. Nee, muss schon früher. Der Amoklauf, Entschuldigung. Muss früher gewesen sein. Kann auch früher gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau. Und ich bin praktisch nach München reingefahren. Dann kam die A9 runter mit einem Mietwagen, habe noch eine Kollegin am Flughafen abgesetzt. Und wir sind schon links und rechts die ganze Zeit von Autos überholt worden, von der Polizei. Ja. Ich bin jetzt gesagt, was ist denn los? Und dann haben wir Radio angemacht. Ich habe parallel Twitter angeschmissen, dann gesehen, was los ist. Und es war natürlich an dem Abend total beklemmend, wenn du dann in die Stadt reinfährst. Mhm. Ich bin dann in die Stadt reingefahren und du hast so richtig gesehen, links und rechts, wenn du den Leuten die Augen geschaut hast oder in die Gesichter, die an anderen Autos sahen, die hatten alle die Panik im Gesicht. Und auch die Leute auf der Straße, die wenigen, die noch zu sehen waren, waren total panisch. Also ich hätte zum Beispiel mein Auto eigentlich am Stachus abgeben müssen, zurückgeben. Wurde dann ja empfohlen, es nicht zu tun. Ich habe es dann einfach am nächsten Tag abgegeben. Und ich habe an mir selbst gemerkt, ich war eigentlich die ganze Zeit relativ gelassen. Mich haben dann noch mehrere Kollegen angerufen. Fragt, sag mal Kai, wo bist du gerade? Meine Mutter hat hysterisch angerufen. Ah, geht's dir gut und so. Der scheiß München, ich hab dir immer davor abgeraten. Nee, hat sie nicht. Also das, aber ich bin der hessische Provinz, da draußen ich Kai Attentäter hin. Ja. Nee, aber ich war da den ganzen Abend relativ gelassen und als wir dann noch daheim waren und so, dann war das schon okay. Und für mich war halt auch die Erkenntnis aus dem Jahr jetzt, auch wenn das bei dir in unmittelbarer Nähe passiert, also für mich hat das nichts an meinem Alltag verändert. Nee, null. Ja, aber ja, natürlich also, nicht. Naja, gut. Es ist ja immer das, was propagiert wird, auch wenn wir wieder von den Medien reden und auch von der Politik, dass die immer wieder sagen, lasst euch nicht davon verunsichern, lasst euch da, das ist genau das, was die Attentäter erreichen wollen. Also wenn wir von terroristischen Anschlägen sprechen, hier war es ja jetzt irgendwie ein Durchgeknallter oder wie auch immer. Und für mich kann ich das vollkommen bejahen, dass ich einfach sage, ja, ich gehe deshalb nicht weniger auf Konzerte, ich meide deshalb nicht irgendwelche Massenaufläufe, hat schon vorher keinen Bock drauf, hat schon vorher nicht, ja, aber das war für mich so eine wichtige Erkenntnis von dem Jahr, obwohl das ein Jahr ist, was von vielen Anschlägen, Attentaten etc. geprägt war, wenn du mal dir die Nachrichten anschaust und wir auch davon in Anführungszeichen in unserer Heimatstadt oder in der Stadt, wo wir leben, unmittelbar in Anführungszeichen betroffen waren, hat sich das für uns in unserer politischen Einstellung, in unserem täglichen Handeln null ausgewirkt. Also das kann ich jetzt für mich behaupten. Und ich glaube, für ihr sagt ja das Gleiche. Also hat sich beim Wastel höre ich da schon so ein bisschen. Naja, ich bin ja aber raus. Ja, der Punkt ist, ich habe es ja vorher auch gesagt, bei mir geht es genauso wie bei dir. Mhm. Die Frage, die sich mir stellt, ist nur, ob ich nicht für mich innerlich ein abgeschlossenes Ereignis daraus gemacht habe. Und dass ich mit diesem abgeschlossenen Ereignis ist diese Sache vom Tisch und fertig. Wenn ich aber jetzt, Bagdader Verhältnisse hätte, wo du im Prinzip jeden zweiten Tag einen Selbstmordattentäter hast, der sich irgendwo in die Luft springt, das meine ich, dass ich da dein Sicherheitsvorgehen etc. durchaus verändert. Gut, das ist ja eine ganz andere Situation, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Ich sage auch gar nicht, dass ich das jetzt halt irgendwie einmal München und 100-mal Bagdad also auf eine Linie setzen will, aber mir geht es um dieses, also wie gesagt, für mich ist es ein abgeschlossenes Ereignis und fertig. Das war von mir aus ein Einzeltäter, der dabei auch selbst umgekommen ist, etc. Ja, aber für mich ist ja das, also das ist ein Ziehen, Ziehen und Zurücklegen. Nein, natürlich war das, das, was hier in München passiert ist, war für uns das Unmittelbarste. Aber generell meine ich ja, dass das Jahr 2016 eben, ich glaube, das Land, das Jahr war, wo jetzt halt extrem viel passiert ist, zumindest in Zentraleuropa so. Und ich muss halt für mich halt festhalten, okay, es wird mehr und mehr halt ein Teil deiner Lebensrealität. Also du sagst halt einfach, ja gut, gehört jetzt halt irgendwie auch dazu, ist halt so. Also für mich ist da ein interessanter Punkt, wie war es denn, keine Ahnung, deutscher Herbst mit den ganzen RAF-Anschlägen. Und da muss ich halt irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ging es halt um da sind die Anschläge halt mehr oder weniger auf Leute in exponierten Positionen verübt worden. Also die einfach qua Definition ein Stück weit durch ihre Position eine gewisse Risikobelastung einfach mitbringen. Und das ist aber das, was wir jetzt meines Erachtens eben nicht haben, sondern da geht es einfach auf die Masse. Ja. Und da ist es nicht so, dass du irgendwie... Maximalen Show-Effekt. Ja. Das ist für mich das Thema. Ja, und jetzt ist es auch nicht... Genau. Darauf zieht es ab. Vorher hast du ja gesagt, wenn du, wie ist der deutsche Bankchef in den 80ern, der in die Luft gesprengt wurde, oder was weiß ich, wenn irgendwelche Politiker entführt werden, dann hast du als normaler Bürger immer sagen können, naja gut, das sind halt die Großkopferten da oben. So. Ja. Weil es war auch interessant, ich weiß nicht, ob das in diesem Jahr war, Jens, oder im letzten Jahr, ist da auch mal durch Twitter durchgegangen, so eine Statistik, Anzahl der Anschläge und damit verbundene Anzahl der Toten über die letzten 50 Jahre in Europa. Ja. Und da war eigentlich ersichtlich, dass das in Europa total rückläufig ist. Also dass in den 80er und den 70ern halt durch RAF in Irland und in Deutschland Rote Armee-Fraktion, in Spanien hier die ETA und so weiter, dass es ganz, ganz andere Dimensionen hatte. Und das ist jetzt heute, für mich ist halt der Punkt, und ich glaube, warum wir das oder warum das ein Großteil der Bevölkerung heute ganz anders wahrnimmt, ist halt, dass der Terror in Anführungszeichen von außen kommt und früher kam er von innen. Also, weißt du, wenn eine RAF in Deutschland, dann war das halt Deutsche, die Terroranschläge verübt haben. Die haben sich an Regeln gehalten. Wenn das in Irland die RAF war, dann waren das halt Irländer. Wenn es in Spanien die ETA war, dann waren das halt Spanier. In Irland war es übrigens die IAA. Ja, nicht ja. Die RAF. Ja, ja, klar, das ist die Ireland Rebel Army oder irgendwie sowas, ja. Oder? IRA. Genau. Ich weiß es auch nicht mehr. Und das ist, heute ist es ja so, wir werden von außen attackiert vom Islam. Naja, aber jetzt, wenn's die IAA nimmst, das war ja quasi auch eine religionsorientierte Terroristenfraktion. Im Gegensatz zur RAF, die ja eher, sag ich jetzt mal, politisch motiviert war was bei der IAA. Ja, aber es waren praktisch deine Mitbürger in dem Sinne, die waren auch Irländer, die waren auch. Also ich würde mal behaupten, dass man in zu Hochzeit des IHA-Terrors nicht nach Nordirland gefahren ist. Nee. Als Touri. Nee, keine Sau ist nach Belfast. Das nee, ist natürlich nicht. Kein Schwein, ja. Ja. Das meine ich ja nicht. Aber ich glaube halt, dass heute, also warum, also jetzt wir sind jetzt mit Sicherheit nicht repräsentativ, wir sagen jetzt, okay, dieses Jahr 2016 und die da drin stattfindenden Anschläge, die stattgefunden haben keinerlei Auswirkungen auf unsere Lebensrealität. Ja, genau. Und dann? So, und die Frage ist, warum, aber ich glaube, dass das nicht repräsentativ ist. Warum ist der Disconnect so groß? Ich glaube, dass das bei ganz vielen Leuten, warum so eine Angst da ist, warum ist das heutzutage so? Und warum war das vielleicht in den 80er Jahren nicht so, wo auch Anschläge da waren, aber wo man einfach nicht so dieses ständige Gefühl hat, ja, wir haben das Gefühl der Angst. Naja, also erstens glaube ich nicht, dass du diese Aussage valide für einen Basken in den 80ern und 90ern tätigen kannst. Ich weiß nicht, das ist nur eine These. Ja? Ja. Ich würde sagen, für einen Deutschen in den 70ern kannst du diese Aussage tätigen, aber da ist, finde ich, Wastels Eingabe schon richtig, ja. Ich meine, damals war das halt sozusagen politische Motivation von Linken gegen das Establishment. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn heute RAF-Terror wäre, ich mich auch nicht bedroht fühlen würde. Ja. Typisch, die auf die AfD-Zentrale losgehen. Super. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. Also auf jeden Fall, wenn ich nicht deutscher Bankchef wäre oder irgendwie Hans-Martin Schleyer oder was weiß ich, dann würde ich vor so linken Terroristen keine Angst haben. Ja gut, aber du hast ja in den 70ern ja auch das Olympia-Attentat zum Beispiel gehabt. Das war ja auch das Oktoberfest-Attentat, wann war das denn? Mitten 81. in München. 81, ja. Und das waren jetzt auch nicht irgendwelche links motiviert, sondern das war auch so. Aber da warst ja, du ja, aber nicht da beteiligt. Warst du auch nicht Ziel, genau. Ja. So, und heute bist du halt schon natürlich. Ja, du warst aber trotzdem Opfer. Also. Was, ja, ja. Beim Attentat auf die Israelis? Nein, da warst du gar nicht beim Oktoberfest-Attentat. Ja, da. Da gebe ich dir recht, okay. Ja. Gut, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, wie das war. Ja, da müsste man mal. Meine Schwiegermama geht ja bis heute deswegen nicht auf die Wiesen. Ja. Ja, also ich, vielleicht mache ich es mir leicht, aber ich halte das auch für so einen Ausfluss von medialer Berichterstattung. Für ja, mich, eben, genau, das meine ich ja. Für mich gehört einfach ein durchschnittliches Attentat nicht mehr auf die Seite 1 einer Zeitung. Ja, das ist ja das ist ja das Perfide, wenn du das, was du eben gesagt hast mit Bagdad. Okay, das ist ja nur noch eine Randnotiz, wenn irgendjemand genau, sich in Bagdad ist auch richtig in Luft so. Bringt, haben, also, wenn es aber in Istanbul schon stattfindet oder geschweige denn irgendwie in Rom oder in Berlin, Barcelona oder Paris. Berlin, da explodiert natürlich sofort die ganze Welt, ja. Genau. So. Und für mich gehört das auch einfach. Aber du hast jetzt zur Aufgabe eines Journalisten zu sagen, okay, wir geben dem nicht nach, weil wenn wir das auf die Seite 1 tun mit allem Pipapo und Forderungen und Kommentaren und Emotionen und was weiß ich, ja, dann machen wir im Grunde genommen, dann spielen wir genau dieses Spiel mit, was mediale Aufmerksamkeit für den Terror. Genau, was letztlich diesen Terror am Leben erhält. Wenn es dafür keine mediale Aufmerksamkeit gäbe, würden die das auch nicht machen. Das ist zwar irgendwo grundsätzlich richtig, aber ich behaupte auf der anderen Hand dann einfach, dass die halt einfach versuchen, ihre Aktionen nach oben noch zu steigern, um natürlich diese mediale Aufmerksamkeit natürlich wieder zu erreichen. Natürlich. Und da spreng ich mich halt dann nicht irgendwie am, keine Ahnung, Schiitenmarkt in Bagdad irgendwie in die Luft, sondern da spreng ich mich halt dann in der Großraumdisco in Istanbul in die Luft. Ja. Was die Sache nicht besser macht und nein, natürlich, das macht das alles nicht besser und ja, diese leichten Kochrezepte sind natürlich totaler Schwachsinn, ja. Aber ich finde schon, dass es einen, und da stimme ich dir schon zu, Kai, dass es irgendwie so einen Unterschied gibt zwischen gefühlter Realität in meinem Leben und es hat Darstellung der, was der war, Realität in was war denn das, die Le Monde? Leitartikeln. Le Monde oder wer hat das Monde, als erstes gemacht, die gesagt haben, okay, keine Fotos mehr von Attentätern, ja, keine Namen mehr von Attentätern, um genau diese Stilisierung zum Helden irgendwie. Nein, schau es dir an, der IS muss heute eigentlich im Grunde genommen nichts mehr machen. Der hat einfach irgendwann mal aufgerufen dazu, hey, wenn ihr euch in die Luft sprengt, dann claimen wir hinterher, dass wir das sozusagen verantworten und damit habt ihr eure mediale Aufmerksamkeit. Ja. Ja, und damit ist allen geholfen und letztlich gibt es kein Terror, also mag es diese Terrornetzwerke geben, aber das hat halt nicht diese Strukturen, wie man sich das immer vorstellt, ja, dass da irgendwelche Schläferzellen in Buxtehude Nord nur darauf warten, bis sie ihre, keine Ahnung, 3 Tonnen Sprengstoff zünden. Nee, es sind einfach Leute, die radikalisiert sind und dann fahren die halt über so ein Ding und hinterher sagt irgendeine radikal-islamische oder radikal Huti Tutsu tralala Ding, wir waren's. Das ist einfach total absurd, wie man sich dann zum Werkzeug machen lässt. Das verstehe ich nicht. Ja, 3 Stunden, 7 Minuten, das wollte ich sagen. Ja. Aber auch in diesem, wenn du dir, wie heißt denn die Entschuldige, dass ich da nochmal einhaken muss. Ja, fast schon. Die in wo sind sie denn? Nigeria. Boko Haram. Mhm. Darüber hast du effektiv gesehen, hier in Mitteleuropa, ja, gegen null gehend Berichterstattung. Ja. Ja, aber trotzdem, betrifft, ja. Ja, nee, ist ja klar. Aber die verüben ja trotzdem, das ist ja rote Erde von vorne bis hinten. Mhm. Die machen ja ein Attentat dann nach dem nächsten, Genozid etc. etc. etc. Da wird bei uns null berichtet. Mhm. Das juckt die aber auch nicht. Die machen es einfach trotzdem. Natürlich nicht, die haben aber auch keine Forderungen an uns. Ja, okay, gut. Naja, vielleicht indirekt schon, ja. Aber ich glaube, für Amerika ist das schon relevanter. Die sind da natürlich ihre Erdölvorkommen gefährdet. Das ist witzig, oder? Also was heißt witzig? Ich will nicht sagen, dass diese Attentate witzig sind, aber wenn du so manche Teile aus der Rechnung einfach rausnimmst. Wie, was meinst du? Ich habe gerade gedacht, der ist eingeschlafen. Jo. Wenn du, ist konzentriert. Wenn du manche Teile aus der Rechnung rausnimmst, zum Beispiel Erdöl. Ja, dann zerfällt sehr vieles. Auf einmal sind viele Sachen nicht mehr so. Ja, aber es sind halt die relevanten Teile unserer Zivilisation, die du da rausnimmst, ja. Ja. Aber wenn sie. Ach, ja, gut. Hör mal auf, weil das. Das führt ja zu nichts. Nein. Das bringt doch nichts mehr hier. Das führt schon bestimmt irgendwie zu medialer Präsenz oder was. Aber nein. Wenn wir jetzt das nächste Fass aufmachen, dann bleiben wir nicht bei 307, sondern dann werden wir es. 608. Genau. Naja. Stehe. Ja, dann. Bin gespannt, wenn du das nächste Mal da ein paar Longreads zu diversen Themen gelesen hast. Ich würde mich freuen, wenn der Chingo mal wieder dabei wäre. Ich mich auch. Ja, dann müssen wir sehen, dass wir ihm vielleicht mal so ein bisschen Medi-Night. Was schenkt man dann sonst? Ich nehme ja nicht so viel Medikamente. Was gibt's denn gegen Erkältung und so? Drum watschen hat's gegeben bei uns, gell? Super auf. Und uns hat's auch nicht geschaut. Genau. Also dann. In diesem Sinne. Allen einen. Guten Rutsch. Ein gesundes Neues, oder wie sagt der Bayer? Ein gutes Neues. Gesundheit und viel Liebe und Peace und Harmonie. Dann hast du heimlich hier an deinem Fikus genascht. Auf Wiederhören. Und ich glaube, einfach mehr Bier trinken, das hilft. Ja. Ja. Servus. Auf Wiederhören.